heute Nacht einen Traum, der mich zur Fürbitte angeregt hat. Und direkt, als ich aufwachte, kam mir diese Bibelstelle. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen euch, der tot wart in den Vergehungen, lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und immer mir, über Stunden ging mir das immer um seiner vielen Liebe willen. Im Geist herum, um seiner vielen Liebe willen, um seiner vielen Liebe willen, um seiner vielen Liebe willen hat er uns, dich und mich gerettet. Von allen Sünden, von allen Sünden uns reingewaschen und sein Sohn gesandt. Und durch Gnade, seine absolute Gnade, sind wir gerettet. Er hat uns, er, der reich ist an Barmherzigkeit, mit seiner vielen, vielen, vielen Liebe willen errettet. Oh, er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Vater, ich danke dir für deine große, unendliche Liebe. Oh, danke, danke, danke, dass uns die Schuld nicht mehr angerechnet wird. Kein Gedanke, kein Wort, keine Tat. Du hast uns frei gemacht. Du hast deinen Sohn geschickt, deinen geliebten Sohn, mit dem du immer zusammen warst. Aber du hast ihn aus Liebe zu uns, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu uns geschickt. Da wird er uns von unseren Sünden befreit. Und er hat, und du hast zugelassen, dass er grausam am Kreuz stirbt. Um deiner vielen, vielen, vielen Liebe willen. Wir danken dir, dass deine Liebe nicht nur eine kleine Liebe ist, sondern deine Liebe eine unendlich starke Liebe ist, die nicht aufhört, die keine Bedingungen hat, die unendlich ist. Wir danken dir, danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Gut. Er macht es gut. Er hat es schon gut gemacht. Er hat es schon gut gemacht. Ah. Da kommt dein Herz zur Ruhe. Und es öffnet sich. Weißt du, dein Herz öffnet sich für seine Liebe. Ah, mach dich mal richtig weit. Mach dich mal richtig weit. Ja. Und lass seine Liebe dir bewusst werden in deinem Herzen. ist Heilung, weißt du? Da ist Heilung. Da ist Heilung für dein Herz. Da ist Heilung für dein Herz. Da ist Heilung für dein Herz. Dein Herz wird gesund und kräftig und stark und kühn. Aus der Knechtschaft. Dein Herz kommt raus. Es kommt raus aus der Knechtschaft. Ha. Kreuz gesehen, ein großes goldenes Kreuz. Und der Vater hat Menschen hier mit dem Kreuz an der Stirn berührt. Mit diesem goldenen Kreuz, mit der Mitte des Kreuzes an der Stirn berührt. Und ich glaube, das betrifft Menschen, die verletzt wurden durch Väter, Lehrer, ja. Misstrauen gekommen ist. Und Gott möchte heute Morgen dieses Vertrauen wiederherstellen, dieses Urvertrauen in dem Vater, dieses Vertrauen, wo sich dein Herz öffnet. Ja, streck dich aus. Streck dich aus. Du wirst heute befreit davon. Du wirst heute befreit davon. Du wirst heute befreit davon. Gott selbst macht dich frei. Um seiner vielen Liebe willen, du hast es gehört, um seiner vielen Liebe willen, setzt er dich frei. Wen betrifft das? Kann ich mal die Hände sehen? Einige. Macht euch empfangsbereit. Ihr braucht nicht vorkommen, macht euch empfangsbereit. Ihr werdet heute frei werden. Ihr werdet heute eine neue Dimension der Vaterliebe erleben, ja, und dieser Sohn wird stark werden in euch, dieser Sohn, dieses Sohnesbewusstsein wird stark werden. Mach dich bereit. Und ich habe eine Axt gesehen, die Holz gespalten hat, und bei einigen ist es so, dass dein Leben, du stehst quasi vor einem Scherbenhaufen oder vor vielen kleinen Teilen von diesem Holz. Und Gott will das heute wieder zusammenführen. Er will, dass dein Leben zusammenführen wieder. Alle abgesplitterten, abgehackten Teile wieder zusammenführen. Und ich habe gesehen, wie sich darum um dieses Holz, was dein Leben symbolisiert, wie eine goldene Manschette liegt. Ja? Und du wirst stark werden. Und alles, was der Teufel kaputt gemacht hat, wird wieder heil werden. Und es wird stark werden und heil werden. Weißt du, da ist Heilung. Ich glaube auch, heute ist Heilung in der Luft. Heute ist Heilung in der Luft. Ja, Heilung. Ich habe gesehen, wie Magen-Darm-Geschichten heute geheilt wurden. Im Besonderen Magen-Darm-Geschichten. Reizdarm-Geschichten werden heute weggenommen. Ja, Unverträglichkeiten, Laktoseunverträglichkeiten, irgendwelche Allergien, Nahrungsmittelallergien werden heute abgeschnitten. Jede Wirksamkeit des Teufels wird abgeschnitten heute. Dein Körper wird heil werden heute. Ja, du wirst es empfangen. Du wirst es heute empfangen. Weil da ist Kraft in diesem Vaterstrom. Da ist Kraft. Da ist Kraft, weißt du. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Dein Problem zu. Sprech es deinen Problemen zu. Sprech es deinen Krankheiten zu. Sprech es deinen Symptomen zu. Sprech es deinen Finanzen zu. Da ist Sieg. Nochmal. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Es ist auch die Freude. Jetzt sag mal bitte, mindestens zu zwei Leuten, da ist Sieg in deinem Leben. Ich freue mich so. Ich freue mich für dich. Und dann kannst du dir einen schönen Platz suchen. Halleluja, Halleluja, da ist Sieg, Halleluja. Oh, da ist Sieg in Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, dass du deinen Geist ausgießt. Da ist Sieg in deiner Gegenwart, Herr. Da ist Sieg in deiner Herrlichkeit. Da ist Heilung in deiner Herrlichkeit. Halleluja. Ich glaube, dass gerade jetzt schon, wenn du es testest, du hattest vielleicht Schmerzen, als du herkamst. Du hattest vielleicht Bewegungseinschränkungen, als du herkamst. Wenn du es gerade jetzt testest, werden einige schon feststellen, dass die Schmerzen zurückgegangen sind oder ganz weg sind oder die Bewegungseinschränkung zurückgegangen ist oder ganz weggegangen ist. Halleluja. Test es einfach mal. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wer merkt, dass Beschwerden, die da waren, als du hierher kamst, dass sie jetzt nachgelassen haben oder schon ganz weggegangen sind? Ja, bei dir 1, 2, 3, 4. Wo noch? Überall. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Gib mir mal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe hier ein starkes Zeugnis bekommen von einem Mann, der mit seiner Tochter am 8. September hier, also vor 2 Wochen hier im Glory Life Zentrum war. Und er schreibt hier, ich und meine Tochter betraten den Saal, der mit einer Geistkraft oder Geisteskraft und Wärme gefüllt war, die wir so in unserem Leben bisher noch nicht auf diese Art erlebt hatten. Uns beiden liefen 15 Minuten lang die Tränen aus den Augen. Obwohl ich normalerweise selbst meine Gefühle selten zeige, hatte ich in diesem Raum einen für mich extremen Gefühlsausbruch. Meiner Tochter ging es ähnlich, also fühl dich frei, Halleluja. Okay. Diese Kraft haben wir danach unbewusst mit nach Hause genommen. Mein Sohn, der nicht an dieser Veranstaltung live teilnahm, bemerkte diese Kraft, als er das Haus betrat. Am Sonntag, den 15. September, also letzten Sonntag, schauten wir uns den Livestream des Gottesdienstes an. Dieser war meines Erachtens nach mega. Als der Heilungsgottesdienst, war ich kein Heilungsgottesdienst, aber der Ausgießungsgottesdienst vorbei war und ich das Haus verließ, wurde ich schlagartig von meinem Schulterschmerz, der mich seit Jahren plagte, geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Da ist Heilung in der Gegenwart Gottes. Gibt es jemand heute Morgen hier, der gerade jetzt spontan ein Zeugnis geben möchte von dem, was du erlebt hast in den letzten Wochen, dieser Ausgießung? Du hast etwas Einschneidendes erlebt, Gott hat etwas getan in deinem Leben in diesen letzten Wochen und du möchtest es ganz kurz erzählen. Ist da jemand? Streck einfach kurz deine Hand aus, wenn du was erzählen möchtest. Okay? Halleluja. Okay, noch jemand? Okay, du auch? Wo kommst du denn her? Ich kenne dich gar nicht. Ah, stimmt. Ah doch, Mama und Tochter. Ah, ja, stimmt. Okay. Pass auf, komm mal her, erzähl mal, was passiert ist. Erzähl mal. Gib mir mal einen Applaus. Halleluja. Ja, also ich war im Mai, war ich mit 2 Freundinnen beim Adlerdienst in der Schweiz. Aha. Und da ging es drum um Rückenschmerzen und Beinverlängerung und so. Und ich wusste eigentlich, dass meine Beine gleich lang sind, hatte aber trotzdem Rückenschmerzen. Ja. Und bin nach vorne gegangen und dann hat Marcello gesehen, dass es ein Trauma ist. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich mein Leben lang versucht habe, meine Tochter zu retten, die ist jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Ich dachte, ich müsste meine Tochter retten. Ich ging damals noch nicht mit dem Herrn, erst seit 2 Jahren. Mhm. Und Marcello hat gefragt, wo war denn Jesus? Mhm. Und ich habe gesehen, dass Jesus da war, hat die Hand über uns gehalten bei der Hausgeburt. Sie war sehr schwierig. Mm. Und als ich das Kind geboren hatte, meine Tochter, habe ich mich dem Tod zugewandt. Das war mir nicht klar. Ich habe gesagt, der Tod ist da. Ich bin jetzt gerade von der Schippe gesprungen. Mm. Und er hat gefragt, wo war denn Jesus? Und ich habe gesehen, dass Jesus meine Tochter auf dem Arm hatte. Mm. Und mir war klar, er ist der Retter und nicht ich. Mhm. Und da ist so eine Last abgefallen über die letzten 20 Jahre, was ich alles machen muss und auf die Tochter aufpassen muss und sie retten muss. Mhm. Und das Schöne war, nicht nur ich habe das begriffen und er hat mich geheilt, sondern viele, die zugehört haben, denen es genauso ging. Super. Und ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Halleluja. Geheilt. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus, für dieses Wunder. Halleluja. Hat jemand noch ein Zeugnis von dem, was gerade jetzt in den letzten Wochen hier bei der Ausgießung passiert ist? Wir freuen uns über alles, was Gott tut, egal wo und wie. Aber ich würde einfach gerne hören, was ist in der Ausgießung passiert in den letzten Wochen, weil ich kriege immer so viele Zeugnisse zugesandt. Und es ist manchmal gut, wenn man nicht nur vorliest, was zugesandt wird, sondern wenn man einfach live auch von jemand hört, der was erlebt hat, einfach mit Jesus. Wer hat in den letzten Wochen hier bei der Ausgießung was erlebt? Dann einfach streck einfach deine Hand aus. Okay, komm her, erzähl. Micha, komm her. Du hattest dich vorher auch gemeldet, gell? Ja, okay. Darfst du auch, ja? Danke, Jesus. Okay. Was ist mit dir los? Okay. Das wird ein bisschen schwierig werden mit dem Zeugnis, glaube ich. Halleluja. Sie scheint irgendwie schon etwas unter der Einwirkung des Heiligen Geistes zu sein. Also okay. Ich bin im Säuglingsheim ja weggekommen wegen Kindeswohlgefährdung. Also ich bin im Waisenhaus aufgewachsen, die ersten anderthalb Jahre. Mm. Also Urvertrauen, Vaterliebe, forget it. Mm. Und ja, ich hatte halt nie das Vertrauen so. Und Gott hat dann angefangen zu wirken. Und ich meine, Pastor Georg ist auch mein Chef, ich bin ja hier angestellt. Und dann habe ich jetzt das auch nochmal ganz krass gemerkt, dass ich ihm gegenüber eigentlich auch ein Misstrauen habe, dass er es nicht gut meint mit mir. Mm. Und dann sind mir aber so Situationen gekommen, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich alles eine doofe Lüge. Mm. Und durch die Ausgießung merke ich einfach, dass das immer mehr einfach Gott heilt. Mm. Mit diesem Vertrauen einfach, dass ich jetzt auch immer mehr und mehr Gott als Vater auch kennenlernen kann und vertrauen kann. Wow. Halleluja. Amen. Amen. Haben wir einen Ordner? Genau. Hilf hier jemand, hilf hier jemand, hilf hier jemand. Bleib. Ja, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, was hast du erlebt? Sehr gut. Halleluja. Halleluja. Oh, da hat sich so viel getan, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, also erzähl einfach eine Sache, wo du wirklich sagen kannst, okay, vorher, nachher, okay? Sonst wird es zu viel. In den Ferien, eigentlich wollte ich ausruhen, dann hat sich aber so viel getan. Erstens, ich habe eigentlich gedacht, ich schreibe Bewerbungen, und irgendwann mal tut sich was und dann wurde ich bombardiert. Also ich habe mittlerweile auch eine Stelle, ich mache eine Umschulung. Okay. Ich habe, muss ich sagen, fast 2 Jahre in einem 12-Familienhaus alleine gelebt, weil alle weggezogen sind. Okay. Wir müssen eigentlich alle wegziehen. Das wird umgebaut. Okay. Papa hat mich beschützt. Ich habe bis zum Letzten da gewohnt und ich habe sogar eine tolle Wohnung als Angebot. Okay. Obwohl 2 Jahre gesucht worden ist. Stark. War teilweise auch nicht einfach mit dem Vermieter. Okay, erzähl mal, was ist passiert? Was ist hier passiert? Ja. Ich war hier sonntags und habe dann einfach nur gedacht, oh Papa, du weißt ja, die Wohnung, ich bin alleine unter 12 Familien und so. Und wo das Gebet war, was einem so wichtig ist, dann habe ich gesagt, Wohnung, du weißt ja, Wohnung, ich suche selber und überhaupt. Und eine tolle Wohnung, toller Preis. Ich gucke morgens, am Montagmorgen gucke ich in mein Briefkastenangebot von meinem Vermieter, eine super Wohnung. Wow. Mehr als ich wollte. Ich bin sowas von begeistert, wie gesagt. Wow. Und 2 Jahre geht es eigentlich schon mit einer Wohnung. Der Preis ist super, die Wohnung ist super. Stark. Ich kriege sogar eine Garage, das war mein Traum. Eigentlich hat mein Vermieter gesagt, bei uns geht es eigentlich da muss man eigentlich sich so auf einen Zettel eintragen lassen. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe gerade so einen guten Lauf, Papa, mit dir. Ich frage mit einer Garage und habe gedacht, wie wäre es mit einer Garage? Aber man muss sich ja eigentlich anmelden. Ja, Frau Amann, aber wissen Sie was, den mögen wir gerade so oder so nicht, der macht Probleme. Und das kriegen wir hin. Ich glaube, ich kriege sogar eine Garage. Wow. Das heißt, am Sonntag wurde hier gebetet und am Montag war das Angebot. Das war vor zwei Wochen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Das sind Wunder, das sind Gebetserhörungen in der Ausgießung. Wer wollte noch was erzählen da? Ah ja, okay, Christian. Halleluja. Genau, ich habe eigentlich 3 Sachen erlebt. Wow. Ich mache es doch ganz kurz. Das erste war, ich habe einfach Jesus vor mir gesehen. Mhm. Und das hatte ich wirklich noch nie. Also ich habe schon oft über Liebe gepredigt, ich habe schon oft über Liebe gesprochen und so weiter. Aber ich hatte diese diese tiefe Beziehung hatte ich noch nie, wo Jesus wirklich vor mir gestanden ist und hat gesagt, ich liebe dich. Und ich habe gesagt, Jesus, du kannst mich nicht lieben. Ich habe mich in dem Moment so gefühlt wie, na, er ist so heilig und ich bin eigentlich ja, genau das Gegenteil. Davon so habe ich mich zumindest gefühlt. Und er hat aber dann gesagt, nein, ich liebe dich so sehr. Und es ging wirklich von Herz zu Herz, wo ich gewusst habe, er liebt mich. Ne? Und das hat mich einfach so tief berührt, dass ich jetzt auch in Zukunft immer sagen kann, immer wenn irgendwie was kommt oder so, weiß ich, Jesus liebt mich. Ne? Es ist eigentlich egal, was kommt, er liebt mich und ich weiß, er ist für mich. Und das war einfach so ein tiefes Reinziehen ja, in seine Liebe. Und das Zweite war einfach noch ganz kurz, ich habe immer für meinen Opa gebetet, er ist ja gestorben und so weiter und er hat auch Lebensübergabe gemacht, aber ich wusste eigentlich schon, dass er im Himmel war, aber so die letzte Bestätigung hat mir einfach gefehlt, ja, und da hatte ich dann auch einfach so eine Vision, einfach in dem Moment auch, wo ich hier war, wo mir die Hand dann auch aufgelegt war und danach, wo ich das so wirken habe lassen, da war einfach mein Opa, ich habe im Himmel gesehen und er hat gesagt, danke, ja, er hat einfach danke gesagt und das war einfach für mich dann einfach auch nochmal so stark, wo mir dann auch einfach die Tränen runtergelaufen sind, ja, stark. Wo ich gesagt habe, wow, genau. Wow. Und das Dritte? Ah, das Dritte war... ich habe mitgezählt. Genau, das war das nächste Mal, wo mir die Tränen gekommen sind, wobei ich nicht so oft eigentlich weinen kann. Aber egal. Genau, wir hatten mal eine Fehlgeburt einfach und ich habe dann auch mit Jesus war ich da und ja, und im Jesus Himmel, oder? Im Himmel, genau. Und in Jesus, dieser Begegnung. In oder dieser, war das eine andere Begegnung? Das war nochmal eine andere Begegnung, noch aber ich mit Jesus. In einem anderen Gottesdienst. In einem anderen Gottesdienst. Okay. Es lohnt sich also. Ich wollte es nur sagen, also es gibt offensichtlich mehrere Berührungen, nicht nur eine. Okay. Genau, also es lohnt sich. Und genau, und da habe ich einfach, hat Jesus dann gezeigt, da waren halt Kinder und so, und dann kam auch dieses Kind dann zu mir her und Jesus hat es einfach also dann nochmal vorgestellt. Ja, ich habe einfach dann unser Kind gesehen, wie es zu mir gesagt hat, Papa, und ich warte auf dich. Ja, und hat dann noch viel mehr auch gesprochen. Es war einfach ja, eine Begegnung da einfach nochmal, wo Jesus mir das gezeigt hat. Wow. Und ja, da sind mir einfach die Tränen gekommen. Wow, so stark. Ja. Halleluja, vielen Dank. Halleluja. So stark. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ja. Ja, ich glaube, weißt du, was jemand hat, ein anderer Mann Gottes hat mich diese Woche gefragt und hat, als ich so mit ihm gesprochen habe, gesagt, Georg, kannst du mir in zwei Sätzen die Quintessenz dessen, was gerade bei euch passiert, sagen? Ja? Ich habe dann gesagt, das ist schwierig, weil es ist so fortlaufend. Es hat vor 8 Wochen hat's begonnen, für mich begonnen, als ich 3 Tage beten und fasten war und dann am Ende dieser 3 Tage beten und fasten hat der Heilige Geist zu mir gesagt, zieh dir die Decke über den Kopf und knie dich auf den Teppich nieder. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kam einfach die Liebe des Vaters so stark auf mich, dass ich 2 Stunden lang einfach nur auf den Knien war und geweint habe. Und er hat mich durchgespült und verwandelt und geheilt. Und es war die stärkste, oder es war der Beginn der stärksten Begegnung mit Gott, die ich in meinem ganzen Leben bisher gehabt habe. Auch in dieser Kontinuität, weil es geht seither jeden Tag weiter. Es war der Beginn dieser stärksten, ich sag mal, Offenbarung der Liebe des Vaters, die ich in meinem ganzen Leben bisher je erlebt habe. Und ich habe schon einiges erlebt und manche von euch wissen ja, weil ich habe ja schon manche Sachen erzählt auch, die ich erlebt habe schon vor über 30 Jahren. Aber das, was ich da begonnen habe zu erleben, ist einfach die stärkste. Und das würde ich sagen, so kann man es zusammenfassen, die Offenbarung der Liebe des Vaters. Amen. Die Offenbarung der Liebe des Vaters. Gott setzt offensichtlich, ich sag's mal so, genau präzise ausgedrückt, Gott setzt offensichtlich im Geist eine Substanz frei, die Offenbarungen der Liebe des Vaters bewirkt. Also unterschiedliche geistliche Substanzen bewirken unterschiedliche Dinge. Wie viele von euch wissen das? Ja, die Substanz der Heilung für Körper, was bewirkt die? Körperliche Heilung. Die Substanz für Befreiung von Dämonen, was bewirkt die? Befreiung. Es gibt unterschiedliche Substanzen. Die Substanz für Worte der Weissagung, Worte der Erkenntnis, auch das ist eine Substanz, ist ein geistlicher Raum, ist eine geistliche Dimension, in der du Worte der Erkenntnis empfängst, in der du Worte der Weissagung, Worte der Weisheit empfängst, ist eine geistliche Substanz. Und so glaube ich jetzt sagen zu können, nach 8 Wochen, was Gott momentan freisetzt für sein Leib, für die Gemeinde Jesu, ist wirklich eine Substanz, die Begegnungen mit der Liebe des Vaters freisetzt. Manch einer hat gesagt, ja Georg, du kannst ja nicht deine Erfahrung, die du mit dem Vater gemacht hast, durch Handauflegung auf jemand anders übertragen. Und weißt du, nein, das kann ich tatsächlich nicht und das will ich auch gar nicht, weil du kannst nicht 1:1 eine Erfahrung übertragen. Aber was ich glaube, was du kannst, ist, du kannst eine Substanz übertragen, die bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Erfahrungen auslöst. Bei mir löst sie was anderes aus als vielleicht bei dir. Bei mir hat sie jetzt nicht ausgelöst, dass ich ein Kind von uns im Himmel gesehen habe. Bei mir hat sie nicht ausgelöst, dass ich meinen Opa im Himmel gesehen habe. Aber bei mir hat sie andere Dinge ausgelöst. Verstehst du? Ich könnte jetzt auch viele, viele Sachen aufzählen, was sie ausgelöst hat. Aber weißt du, es geht darum, Gott will Begegnungen mit seiner Liebe auslösen. Und diese Substanz, die das bewirkt, ist tatsächlich übertragbar, so wie jede andere geistliche Substanz auch. Ich mache dir ein Beispiel. Letzte Woche waren wir in Duisburg. Ich glaube, ich habe es am Donnerstag in der Schule schon erzählt, aber ich erzähle es hier an der Stelle nochmal. Letzte Woche waren wir in Duisburg auf der Heilungskonferenz dort und das Thema dieser Konferenz war nicht die Liebe des Vaters, natürlich immer die Liebe des Vaters irgendwo im Hintergrund, ist klar, aber das Thema war ganz klar Heilung, Wunder, Leute trainieren in Heilung und in Wunder. Das heißt, ich habe nicht über unsere Ausgießung, die wir gerade erleben, gesprochen, ich habe nicht über die Liebe des Vaters spezifisch gesprochen, sondern ich habe darüber gesprochen, einfach über den Zugang zum Raum der Herrlichkeit, in dem kreative Wunder sich freisetzen und Heilung passiert und so weiter. Und viele starke Sachen sind passiert. Letzten Sonntag habe ich euch ein paar Bilder gezeigt von Zeugnissen, Metallauflösung und Prothese und was weiß ich was alles. Gewaltige Wunder. Aber ganz zum Schluss, und das habe ich erst jetzt diese Woche erfahren, dieses Zeugnis, ganz zum Schluss der Veranstaltung am Samstagabend, bevor wir nach Hause fahren wollten, das Heilungsteam hat noch Leuten gedient, aber ich habe schon meine Jacke gepackt, um loszufahren, kam ein Mann auf mich zu, der hatte an der Technik gedient dieses Wochenende. Ich kannte ihn nicht, aber ich habe jetzt erfahren, er ist ein Unternehmer offensichtlich. Ich schätze ihn mal so auf Mitte 40, ich kann es nicht genau sagen, aber so, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht so Mitte 40, vielleicht auch 40, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Unternehmer und der kam auf mich zu und als ich meine Jacke packte, sagte er zu mir, Georg, bevor du gehst, kannst du auch noch für mich beten? Und ich habe ihm die Hand aufgelegt auf die Schulter, auf die andere Schulter und ich habe gespürt, wie die Liebe des Vaters total geflossen ist in sein Herz hinein und er sackte zusammen, er ging mit seinem Kopf auf meine Brust, sackte er runter zuerst, dann irgendwann mal sackte er ganz nach unten und ich habe ihn dann zum Schluss, irgendwann habe ich ihn, glaube ich, wieder hochgehoben und dann habe ich ihn umarmt und bin dann gegangen und jetzt habe ich das Zeugnis bekommen von dem Pastor, der diese Veranstaltung geleitet hat und er hat mir erzählt, dass dieser Mann ihm erzählt hat, was er erlebt hat. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich für ihn gebetet habe, er kann sich gar nicht mehr genau erinnern, was war. Er kann sich gar nicht daran erinnern, dass er zu Boden gegangen ist oder irgendwas. Für ihn war das wie ein Moment. Aber er sagt, er war weggebeamt in einem Moment, war weggebeamt in eine Dimension außer Raum und Zeit. Und er sagt, er hat so stark die Liebe des Vaters erlebt, wie noch nie in seinem ganzen Leben. Wow. Und weißt du, das... Solche Zeugnisse bewegen mich fast noch mehr als jedes Heilungswunder. Und jetzt kommt's, jetzt geht's weiter. Am nächsten Tag ist er zur Arbeit gegangen und auf dem Weg zur Arbeit geht er durch den Park durch und er hat erzählt, er war so voll mit der Liebe Gottes, mit der Liebe des Vaters, dass er jeden, dem er im Park begegnet ist, umarmt hat und ihm von Jesus erzählt hat. Halleluja. Und dann ist er zur Arbeit gekommen und dort hat er auch jeden umarmt und hat ihm von Jesus erzählt und hat die Liebe Gottes weitergegeben. Weißt du, das ist ein Zeugnis dafür, dass die Liebe des Vaters, ich sag die Substanz, die auf Erfahrung der Liebe des Vaters auslöst, übertragbar ist. Amen. Ich habe für ihn gebetet und er hat wieder für andere gebetet. Also ich sage mal so, es ist ein Virus. Ich nenne es die Pandemie der Vaterliebe Gottes. Halleluja. Wie wäre es, wenn wir eine Pandemie der Vaterliebe Gottes ausrufen würden? Halleluja. Amen. Weißt du, das, dass jeder von uns so erfüllt ist mit der Vaterliebe Gottes, dass wenn du durch den Park läufst oder keine Ahnung, hier die Straße entlang läufst, jetzt hier beim Emerländer Herbst, irgendwelchen Geschäftsleuten begegnest da im Emerlandgebiet, dass du einfach ihn umhalst, wenn du sagst, klar, ich muss sie einfach drücken, Gott liebt sie so sehr. Halleluja. Jetzt sagst du schon, oh, Hilfe, das will ich nicht. Okay, pass auf, die Erfahrungen sind unterschiedlich. Aber die Substanz ist die gleiche. Amen. Was Gott definitiv will, er möchte diesen Virus der Vaterliebe Gottes in dich hineinlegen. Er möchte dich infizieren. Und ich sag dir was, es ist hochinfektiös. Amen. Halleluja. Es ist... Die Corona-Pandemie ist ja noch nicht so lange her, also um mit dieser Sprache zu sprechen, ich sag dir was, dieser Virus ist so gut mutiert, dass er extrem schnell sich ausbreitet. Halleluja. Amen. Kannst du gar nichts gegen machen. Amen. Schau mal deinen Nachbarn und sag, oh, ich glaube, da geht schon was über, da springt schon was über. Halleluja. Der Virus springt über. Halleluja. Und weißt du, die Erfahrungen, die Einzelne machen, sind unterschiedlich. Auch übrigens die Tiefe und die Intensität der Erfahrung, die Einzelne machen, ist unterschiedlich. Womit hängt das zusammen? Ja, vielleicht sagst du, ja, ich habe auch schon für mich beten lassen hier in dieser Ausgießung, aber ich habe gar nicht viel gespürt. Ja, es gibt verschiedene Faktoren, die einfach auch die Tiefe der Erfahrung bewirken. Wobei du natürlich auch immer sagen musst, es kann sein, dass du in dem Moment, wo dir die Hand aufgelegt wird, gar nicht viel spürst, aber am nächsten Morgen machst du auf und es haut dich total weg. Ja, weil manchmal, weißt du, wir sind manchmal so Spätzünder. Ja. Wir empfangen, was wir empfangen, eine Substanz und erst 3 Tage später macht es Bumm. Ja, okay, ich will jetzt keinen Vergleich anstellen zu aktuellen Ereignissen, die wir gesehen haben in den Medien, aber im Geist, ja wirklich, irgendwann macht's Bumm, Amen. Ja, weil du empfängst, okay, weil du empfängst. Ja, und gleichzeitig ist aber trotzdem so, wie tief Gott gehen kann bei dir, hängt tatsächlich auch damit zusammen, mit welcher Haltung du empfängst, mit welcher Haltung du kommst. Ja, Psalm 51, Vers 19 sagt Gott, oder David sagt er über Gott, und er sagt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du mit diesem Herzen der Zerbrochenheit, wenn du mit diesem Herzen der Bedürftigkeit, mit diesem Herzen, wow, ich brauche unbedingt Gott, ich muss unbedingt ihn empfangen, und gleichzeitig mit diesem kindlichen Glauben, so wie die blutflüssige Frau, die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Wenn du mit dieser Haltung kommst, dann wird es ganz sicher durchfetzen, stärker durchfetzen, sage ich mal, als zum Beispiel, wenn du mit einer kritischen Haltung kommst, mit einer beobachtenden Haltung, mit einer distanzierten Haltung, vielleicht mit einer abgeklärten Haltung, so nach dem Motto, ich habe schon so viel gesehen oder ich habe schon so viel Handauflegung empfangen, vielleicht sogar einer frustigen Haltung, so nach dem Motto, ja, bei mir bewirkt es sowieso immer nichts, das bringt bei mir sowieso nichts, ich weiß auch nicht, die anderen, die empfangen da, die haut's weg und die, was weiß ich was, die wälzen am Boden und so, aber bei mir passiert da sowieso nichts. Ja, verstehst du, wenn du mit dieser Haltung kommst, dann wird es nicht so tief reingehen. Ist logisch, ja, dann kann es nicht so tief gehen. Ja, wenn du mit Unglauben kommst oder wenn du mit Stolz kommst, ja, 1. Petrus 5, Vers 5, den Stolzen widersteht Gott, da kann man nichts dran ändern. Verstehst du, wenn du denkst, du weißt alles besser und du kannst beurteilen, was Gott tut und du kannst Gott vorschreiben, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Also Gott, das gefällt mir jetzt aber nicht, dass das so abläuft, oder Gott, das gefällt mir jetzt aber nicht, dass es jetzt darum geht, die Liebe des Vaters, nein, ich will jetzt einfach, dass es ums Kreuz geht, um Jesus geht. Oder andere sagen vielleicht, nein, ich will mehr vom Heiligen Geist wissen. Verstehst du, in der Liebe des Vaters ist sowieso alles drin. Amen, das nur nebenbei bemerkt. Amen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Halleluja. Wenn du die Liebe des Vaters empfängst, empfängst du damit die Liebe von Jesus, empfängst du damit die Liebe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sehnt sich nach nichts mehr, als dir Jesus zu offenbaren. Und Jesus sehnt sich nach nichts mehr, als dir den Vater zu offenbaren. So einfach ist es. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Vater zu offenbaren. Amen. Aber verstehst du, wenn du solche Beurteilungen im Kopf hast und denkst, du weißt alles es besser, dann ist klar, dass es bei dir nicht so tief gehen kann wie vielleicht bei anderen. Oder auch eine andere Sache kann tatsächlich die sein, dass es erstmal so durch so ein paar Schichten durchdringen muss, vielleicht vergangene Verletzungen, Traumata in deiner Seele, einfach negative Erfahrungen mit Vaterschaft, mit dem Vater, ja, mit dem, vielleicht deinem irdischen Vater oder Vaterfiguren in deinem Leben. Negative Erfahrungen können bewirken, dass da Schichten auf deiner Seele sind, die verhindern, dass es so richtig tief reingeht. Weißt du, in so einem Fall ist einfach wichtig, dass du dranbleibst. Dass du einfach nicht aufgibst, sondern dass du einfach vertraust, okay, Gott geht tiefer. Jedes Mal geht's wieder ein Stück tiefer. Jeden Gottesdienst wird wieder ein Stück mehr von den Schichten abgetragen. Auch übrigens, wenn du vielleicht mit Frust oder so in der Vergangenheit zu tun hattest, Unglauben. Weißt du, bleib einfach dran, geh einfach rein. Jedes Mal wird ein Stück tiefer abgetragen. Wenn du stolz bist und besserwisserisch bist, dann habe ich dir auch eine gute Abhilfe. Tu Buße. Amen. Kehr um, bitt Gott um Vergebung, sag, Herr, tut mir leid, wo ich es mit meinem Verstand versucht habe zu beurteilen. Das ist die einzige Chance, die du hast, verstehst du? Du wirst das Problem nicht in deinem Verstand lösen. Vielleicht hast du wie einen Knoten in deinem Verstand, der dir alles Mögliche sagt, das muss man so beurteilen, das wäre so und das wäre so und das wäre so. Weißt du, wie durchschneidest du den Knoten, indem du sagst, Herr, vergib mir, wo ich auf meinen Verstand vertraut habe, anstatt mich einfach auf dich zu verlassen. Amen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen. Also Buße ist eine gute Sache. Sag mal zu deinem Nachbarn, Buße ist eine gute Sache. Halleluja. Auch eine andere Sache, wo auch Buße eine gute Sache ist, die dich auch hindern kann, ist, ich sag mal so, ich nenne es mal die Macht der Gewohnheit. Ja, im Englischen gibt es ein gutes Wort dafür, das heißt Familiarity. Ja, wenn du einfach viel, weißt du, und wir haben hier ja auch bei Glory Life, wir haben schon viel erlebt mit Gott. Wir haben schon viele auch Ausgießungen erlebt des Heiligen Geistes und Manifestationen des Heiligen Geistes und alles Mögliche. Und weißt du, und wenn du da immer über längere Zeit so nahe dran bist, dann kann einfach auch so ein Gewohnheitseffekt eintreten, so nach dem Motto, ach, was kann mir das jetzt schon Neues geben, so. Ja, das kennen wir ja schon alles, sind wir schon gewohnt. Das ist dieser Effekt der Familiarity, ja, der Gewohnheit. Und es führt letztendlich zu so einer lauen Haltung, zu so einem, nach dem Motto, ja, was ist überhaupt noch, ach, was kann mir das noch bieten und so. Ich mache so mein Ding und so, ich habe so meine Nische gefunden und da existiere ich so vor mich hin und lasse das einfach so an mir vorbeigehen. Weißt du, auch da ist es gut, wenn du umkehrst und wenn du sagst, Herr, ich gebe dir ganz neu mein Herz, weil was hat Gott zur Gemeinde in Ephesus gesagt? Er hat gesagt, hey, du hast viele gute Sachen gemacht und du warst echt total heiß für Jesus, aber jetzt sage ich zu dir, Herr, komm zurück zur ersten Liebe, komm zurück zum ersten Hunger. Weißt du, die allermeisten, die hier zu Glory Life kommen, wenn sie neu dazukommen, kommen dazu, weil sie hungrig sind nach Gott und weil sie spüren, dass Gott sich hier ausgießt und dass Gott hier wirkt. Aber wenn du feststellst, du warst jetzt ein halbes Jahr dabei oder ein Jahr oder zwei Jahre oder vielleicht schon 10 Jahre dabei und du merkst, da kommt so eine Gewohnheit und dieser Hunger wird weniger, weißt du, dann kehr um und sag, Herr, ich kehre um zur ersten Liebe, ich kehre um zum ersten Feuer, ich will ganz neu heiß sein, ich will ganz neu empfangen, ich will mich ganz neu einlassen auf das, was du tust. Amen, weil siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennst du es nicht? Du erkennst es nicht, wenn du in Lauheit gebunden bist. Du erkennst es nicht, wenn du in der Macht der Gewohnheit gebunden bist. Du erkennst es nicht, wenn du in Stolz gebunden bist, in Besserwisserei, in Beurteilung, in Abgeklärtheit. Du erkennst es nicht. Aber du erkennst es, wenn du mit einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommst und sagst, Herr, ich brauche dich mehr als alles andere. Ich brauche dich so dringend, wenn es irgendjemand hier in diesem Raum gibt, der dich braucht, ich bin der Erste. Amen. Ja, Halleluja. Preis den Herrn. So viele Hände. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Und so kann tatsächlich unser Herz die Tiefe dessen, was wir erleben, beeinflussen, die Stärke dessen, was wir beeinflussen, die Erfahrungen und die Auswirkungen selber sind unterschiedlich, wie ich gesagt habe. Und ich hatte so auf dem Herzen heute einfach mal, jetzt sind wir ja schon 8 Wochen da drin, so einfach mal so ein paar Dinge einfach aufzuführen, von denen ich glaube, dass es Auswirkungen sind, von denen ich bei vielen sehe, dass es Auswirkungen sind, von denen ich sehe, dass es bei mir Auswirkungen sind, dessen, was Gott tut. Und dir damit einfach so ein bisschen einen Anhalt geben, was einfach die Auswirkungen dieser Substanz sind, die sich jetzt freisetzt. Punkt Nummer eins. Ich glaube, was die erste Auswirkung, also das war bei mir die erste Auswirkung, kann ich dir sagen, die erste Auswirkung der Ausgießung dieser Liebe an diesem Tag, wo ich das erste Mal diese Decke über den Kopf gezogen habe und auf die Knie gegangen bin und die Liebe des Vaters mich berührt hat. Die erste Auswirkung war ganz schlicht und einfach eine neue Offenbarung davon, wie sehr der Vater mich liebt. Amen. Nicht einfach nur, wie sehr der Vater die Menschheit liebt, das wissen wir ja alle. Amen. Auch nicht nur theologisch, verstehst du? Ja, natürlich, ich weiß ja, Vater, du musst mich ja lieben, steht ja in deinem Wort und so weiter. Sondern als reale Erfahrung zu erkennen, weißt du, Johannes 17, 22 und 23, wo Jesus sagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und dann in Vers 23 heißt es dann, damit die Welt erkennt, dass du sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Amen. Mit anderen Worten, der Vater liebt uns so, wie er Jesus liebt. Und wie liebt er Jesus? Jesus ist ganz einfach der Liebling des Vaters. Amen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Und was Gott jetzt uns in dieser Zeit schenken möchte, ist wirklich eine ganz persönliche Offenbarung, also Realität, Bewusstsein. Genauso liebt auch mich der Vater. Seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, an mir hat er Gefallen gefunden. Weißt du, das ist der Hammer. Weißt du, er liebt dich nicht nur mit irgendeiner hochgeistlichen Liebe, von der man nichts merkt, sondern du gefällst ihm. Mit anderen Worten, er mag dich. Verstehst du? Er mag dich wirklich. Er mag dich einfach. Er mag dich so, wie du bist. Halleluja. Er liebt dich zu sehr, als dass er sich so lässt, wie du bist. Er verändert dich auch noch. Aber er mag dich einfach mal. Das ist seine Grundeinstellung dir gegenüber. Bist du dir dessen bewusst? Weißt du, wenn dich der Vater sieht, vielleicht hast du Dinge erlebt in deinem Leben, vielleicht haben Klassenkameraden dich gemobbt, haben dich angeschaut mit einer ganz anderen Haltung. Ja? Und du hast es nicht erlebt oder weniger erlebt oder das Gegenteil davon erlebt, dass jemand dich mag. Verstehst du? Der Vater im Himmel mag dich. Amen. Das war für mich die erste Offenbarung. Ja. Nicht, dass ich es nicht vorher schon gewusst hätte und nicht, dass ich es auch schon zu einem gewissen Grad erlebt gehabt hätte, aber es geht noch tiefer. Der Vater im Himmel mag uns. Wir gefallen ihm. Er liebt es, verstehst du, er liebt es, unsere Stimme zu hören. Und er liebt es auch, unsere Gebete zu erhören. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass er uns mag. Der Vater selber liebt es, unsere Gebete zu erhören. Wusstest du das? Jesus hat es gesagt, Johannes 16, 26, da hat er über Gebet gesprochen, hat er gesagt, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und jetzt kommt's, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, also mit anderen Worten, ich sage euch nicht, dass ihr mich als Stellvertreter braucht, sodass ich ein gutes Wort beim Vater für euch einlege, so nach dem Motto, Vater, komm, das ist schon ein guter, mach doch mal, ist okay, wenn er, ja. Und wenn du dann Katholik bist, dann hast du auch noch Maria zusätzlich zwischengeschaltet, die dann auch noch bittet. Ja, verstehst du? Nein, was sagt Jesus? Er sagt, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Amen. Der Vater selbst hat dich lieb und will, mit anderen Worten, das ist das, was er sagt, und will dein Gebet erhören. Weil er selber euch lieb hat. Für ihn ist es ein Vorrecht, dein Gebet zu erhören. Er braucht nicht jemanden, der ihm ins Ohr flüstert und sagt, ach, mach doch. Ah, guck mal, die Marion, die schaut so nett und schau mal, wie sie betet und wie sie fleht und wie sie auf den Knien ist und wie korrekt sie den Namen Jesus gebraucht in ihren Gebeten. Das denken ja auch mal, es kommt drauf an, wirklich ganz genau im Namen Jesu Christi von Nazareth. Ja? Sonst könnte der Vater denken, dass es der falsche Jesus ist und dann hätte er keine Lust, dein Gebet zu erhören. Nein, der Vater selbst liebt dich und will wirklich Auge in Auge mit dir Gemeinschaft haben und auf dein Gebet hören und dein Gebet erhören. Weil er dich mag, wie du gerade gehört hast. Er will dir gerne eine schöne Wohnung geben und sogar mit Garage. Amen. Halleluja. Er braucht keine Vermittlung. Ja, Lukas 15, 31, das ist auch eine Schlüsselstelle, was wir jetzt real erleben. Das war auch eine Stelle, die relativ am Anfang schon in meinen Geist hineingefallen ist, ja, wo der Vater spricht zu dem Sohn, ja, zu dem nicht zum verlorenen Sohn, sondern zu seinem Bruder spricht und zu ihm sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Das ist das Erste, was er sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir, du gehörst zu mir. Und genauso sagt er zu dir, hey Kind, du bist alle Zeit bei mir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, nichts und niemand kann dich trennen von mir. Du bist alle Zeit bei mir. Und jetzt geht es noch, toppt er das Ganze noch und geht noch eine Stufe weiter und er sagt, und alles, was mein ist, ist dein. Das ist der Hammer. Alles, was dem Vater gehört, alles, was ich habe, sagt der Vater, steht dir zur Verfügung. Das ist der Hammer. Du kannst es alles haben. Ist das schon unser Bewusstsein? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer noch so, immer wieder, wenn ich das höre, ich predige mir ja auch selber, aber immer wieder, wenn ich das höre oder auch im 2. Korinther, wo steht das? Ich weiß nicht genau die Stelle, aber auf jeden Fall, wo Paulus auch sagt, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus, ja. Immer wenn du das hörst, weißt du, gibt es da noch so ein gewisses so, tatsächlich, alles, was dem Vater gehört, steht mir zur Verfügung. Ist da noch so ein, das ist aber viel. Weißt du, Jesus wandelte in diesem vollkommenen Bewusstsein, als er über diese Erde ging. Er wusste, als sie ihn verhaften wollten, sagte er, hey, ich könnte 12 Legionen Engeln, ich könnte zum Vater beten und er würde mit 12 Legionen Engel schicken, um mich herauszuhauen. Hat aber nicht gemacht, weil es nicht der Plan war. Ja? Aber ich könnte das. Der ging in diesem Bewusstsein. Weißt du, gehst du in diesem Bewusstsein? Wow. Wenn irgendwas gegen dich kommt, es ist nur ein Gebet zum Vater, nur ein Blickkontakt mit dem Vater und 12 Legionen Engel stehen zur Verfügung. Merkst du, es ist nur Luft nach oben, ja, für unser Bewusstsein, okay? Halleluja. Aber deswegen gießt er seinen Geist aus, weil er will dir diese Offenbarung geben. Er möchte das in dich hineinlegen. Hey, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Mach dir doch keine Sorgen. Mach dir doch keine Gedanken. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Alles steht dir zur Verfügung. Und jetzt sage ich dir noch was. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Das gilt nicht nur jetzt, in diesem Moment, wo du hier sitzt, sondern es gilt auch in der Zukunft, an jedem Tag deines Lebens. Aber es gilt auch für jeden vergangenen Tag deines Lebens. Amen. Selbst wenn du den Vater vielleicht nicht die ganze Zeit deines Lebens gekannt hast, selbst wenn du ihn vielleicht nicht einbezogen hast in dein Leben, selbst wenn du vielleicht fern von Gott gelebt hast und vielleicht gerade in dieser Ferne von Gott Traumata erlebt hast, Verletzungen erlebt hast, der Teufel hat Dinge in deinem Leben getan, die dich schwer getroffen haben. Also dann sagt dir der Vater trotzdem und er möchte dir diese Offenbarung geben, er möchte dir zeigen, wirklich zeigen, hey Kind, ich bin nicht nur alle Zeit, du bist nicht nur alle Zeit bei mir, sondern du warst auch alle Zeit bei mir und ich war alle Zeit bei dir. Ich war immer bei dir, auch in diesen heftigen Situationen, war ich da mit meiner Vaterliebe. Du hast es vielleicht nicht gespürt, du hast es nicht geglaubt, du hast mir nicht vertraut, du hast mich nicht angerufen, wie auch immer. Aber ich war trotzdem da mit meiner Liebe und er möchte seine Liebe dir zeigen, auch in diesen Situationen deiner Vergangenheit. Vielleicht auch als Christ erlebst du ja manchmal noch Schmerzen, ja, kann ja auch vorkommen. Also die größten Schmerzen, die du erleben kannst als Christ, sind Schmerzen, die dir andere Christen zufügen, wenn andere Christen dich verletzen. Ja, Ja, da brauchen wir nicht bei klatschen, weil das ist eigentlich so schön, aber es ist so, es ist tatsächlich so, es stimmt. Also wenn der Beifall dafür ist, dass es stimmt, dann passt es ja. Aber schön ist es nicht, aber es ist Tatsache. Ja? Und dann ist es wichtig, dass wir erkennen, auch darin ist die Liebe des Vaters da. Weißt du, alles, was passiert in deinem Leben, ist gefiltert durch die Liebe des Vaters. Weißt du, wie wäre es, wenn wir so leben würden, dass egal, was uns passiert, egal, welcher Schmerz uns begegnet, auch als Christen noch begegnen, egal, was uns begegnet, wir sehen es immer gefiltert durch die Realität, dass der Vater uns liebt und dass wir immer bei ihm sind und dass alles, was ihm gehört, uns gehört. Egal in welcher Situation. Wow. Weißt du, da gehst du ganz anders durch Situationen. Da kannst du Dinge schnell hinter dir lassen. Nicht, weil du sie verdrängst, sondern weil sie in der Liebe des Vaters gewaschen werden, eingehüllt sind, erneuert werden, weil du seine Liebe da drin siehst. Amen. Halleluja. Also seine Liebe ist auch immer die Liebe, die Jesus durch das Kreuz offenbart hat. Wo er für dich gestorben ist, wo er für dich gelitten hat. Die Liebe des Vaters kannst du nie trennen vom Kreuz. Das heißt, gerade auch, ich habe das in meinem letzten Buch geschrieben, im Zentrum der Herrlichkeit, wo ich schreibe, bring dein Leiden zur Deckung mit dem Leiden von Jesus am Kreuz. Sieh dein Leiden, deinen Schmerz, den du vielleicht in einer bestimmten Situation erlebst, sieh ihn in Einheit mit dem Schmerz von Jesus, sieh ihn darin und dann mach dir bewusst, dieser Jesus, der am Kreuz für dich gelitten hat und gestorben ist, ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden und er ist jetzt in der Herrlichkeit des Vaters und dieselbe Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, hat er dir gegeben. Mit anderen Worten, dein momentanes, schnell vorübergehendes Leichte der Bedrängnis, wie Paulus sagt, wird ein umso größeres Gewicht der Herrlichkeit in deinem Leben bewirken, weil der Vater so gut ist. Damit brauchst du auch nicht mehr dein Leben lang versuchen, Schmerz und Leiden zu vermeiden, weil das ist auch ein großer Fehler, den viele Menschen machen. Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber es ist definitiv richtig und ich kann es total bestätigen. Es war ein Psychologe, der es gesagt hat, an der Wurzel der allermeisten Psychosen und wirklich schweren psychischen Erkrankungen liegt der Versuch, Schmerz zu vermeiden. Strategien, Schmerz zu vermeiden, ich sage mal, bringen deine Seele durcheinander, bringt oder richtet Mauern in deiner Seele auf, ja, führt zu falschen Entscheidungen und so weiter. Die Angst vor Schmerz. Weißt du, wenn du dir wirklich bewusst bist, wie sehr der Vater dich liebt, dann musst du auch keine Angst mehr vor Schmerz haben. Amen. Weil dann weißt du, selbst wenn ich durch einen Schmerz hindurchgehen sollte, dann weiß ich doch, der Vater ist allezeit bei mir. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal hindurch, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Amen. Das weißt du, weil Kind, du bist allezeit bei mir. In der Freude, im Schmerz, in der Schwierigkeit, im Sieg, in der Herrlichkeit, im mächtigen Wirken Gottes. Du bist allezeit bei mir. Halleluja. Und deswegen glaube ich, dass Gott einfach auch in dieser Ausgießung der Vaterliebe, dass er wirklich Menschen befreit von Traumata, wie wir es gerade auch jetzt wieder gehört haben von der Micha, Traumata in der Lebensbiografie. Und dabei spielt es keine Rolle, wie tief das runtergeht, wie frühkindlich das war, wie vorgeburtlich das war, wie auch immer, verstehst du? Lass einfach die Liebe des Vaters tief in dich hineingehen und sie wird die deiner Seele offenbaren. Kind, du warst allezeit bei mir. Seele, du warst allezeit bei mir. In jeder Situation. Jeremia 31, Vers 3 ist ein super Bibelvers dafür, den Gott mir da gegeben hat. Da heißt es, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade oder meine Güte bewahrt. Mit ewiger Liebe, da hat sich nie was dran geändert. Vor Grundlegung der Welt hat er dich schon geliebt. Deine Urform, heißt es Psalm 139, sahen seine Augen. Weißt du, da hast du ihn schon gesehen und er hat gesagt, wow, schön, du gefällst mir. Und jetzt schicke ich dich hier runter auf die Erde. Und ich weiß, du kommst unter den Einfluss des Sündenfalls. Und dadurch wird es vielleicht Dinge geben in deinem Leben, die erstmal krumm aussehen. Und dadurch wird es vielleicht Schmerzen geben in deinem Leben. Aber eins kannst du wissen, Kind, ich bin alle Zeit bei dir. Amen. Vom ersten Moment, wo die Samen und Eizelle deiner Eltern zusammengekommen sind, vom ersten Moment an war Gott bei dir. Halleluja. Und vom ersten Moment an hat er gesagt, hey, alles was meines ist dein. Du hast es nicht gewusst. Und als du auf die Welt kamst, wurde dir ein Armutsgeist eingeimpft. Ja, die ganze gefallene Welt lebt im Armutsgeist. Oh, das haben wir nicht und das brauchen wir und das fehlt und das ist schlimm und das ist schlecht und so weiter. Es kam auf dich, aber jetzt lernst du. Alles, was meines ist dein, sagt der Vater. Halleluja. Preist den Herrn. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich weiß gar nicht, vielleicht schaffe ich heute gar nicht alle, aber... Vielleicht schaffe ich den zweiten noch, Halleluja. Weil das ist die direkte Konsequenz letztendlich davon, wenn du erlebst, wie sehr der Vater dich liebt. Das ist nämlich, dass er unsere Seele zur Ruhe bringt. Unsere Seele kommt zur Ruhe, weil wir erfahren diese vollkommene Geborgenheit. Sag mal Geborgenheit. Weißt du, als Lieblinge des Vaters brauchen wir keine Angst mehr vor irgendwas zu haben. Amen. Deswegen sagt Hebräer 4, Vers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für diejenigen, die glauben. Amen, für das Volk Gottes. Diese Sabbatruhe, diese innere Ruhe, und das kann ich sagen, das habe ich zu dem Mann Gottes letzte Woche gesagt, ich sage, das kann ich bei mir definitiv feststellen, jetzt über die Wochen. Ich kann feststellen, dass ich innerlich nochmal viel ruhiger geworden bin. Amen. Und ich glaube, weißt du, wenn du noch nicht da bist oder das noch nicht so erlebst, dann bleib dran, das kommt. Wenn es tiefer fällt, wenn diese Geborgenheit tiefer fällt, wenn diese Sicherheit tiefer fällt, dann wird die Konsequenz Ruhe und Frieden sein. Amen. 5. Mose 33, 12, das war ein Vers, den habe ich letzten Dienstag entdeckt. 5. Mose 33, 12, das habe ich im Intensivabend schon vorgelesen, wo er zu Benjamin spricht, dem Stamm Benjamin. Und in dem Fall ist es ein Vorschatten für das Volk Gottes im neuen Bund. Und er sagt hier, für Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. Amen. Für Conny sprach er, der Liebling des Herrn. Für Faschid sprach er, der Liebling des Herrn. Das bist du, da bist du mit drin. Der Liebling des Herrn, sie sollen, jetzt lese ich in der Hoffnung für alle, sie sollen immer in Frieden und Sicherheit leben. Der Herr wohnt bei ihnen und beschützt sie Tag und Nacht. An Gottes Brust sind sie geborgen. Amen. An Gottes Brust bist du geborgen. Kannst du das sehen? Du bist sein Liebling und an seiner Brust bist du geborgen und da kommst du zur Ruhe. Deine Seele muss nicht mehr länger ängstlich hin und her flattern. Ja, Jesaja 28, Vers 16 ist auch ein guter Vers. Da heißt es, wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen. Heißt es, glaube ich, in der Elberfelder. Andere Übersetzung sagt, wer glaubt, der wird nicht ängstlich umherlaufen und ein anderes Fundament suchen. Also ständig was Neues suchen, ständig, oh ja, weißt du, wo gibt es hier die neueste Strategie, wo gibt es hier die neueste Idee, oh, da habe ich wieder ein Video gesehen, 5 Schritte zum glücklichen Leben oder 7 Schritte zur Befreiung oder wo gibt es hier, weißt du, ängstlich umher, eilen, flattern, ja, gucken, oh, aufgescheucht, ja, so, weißt du, wie die Hühner, wo du ein Stöckchen reinwirfst. Also Hühner sind das Gegenteil von ruhend in sich, ja, hast du schon gemerkt, Hühner? Ja, die ruhen einfach nicht in sich. Ja. Das kleinste bisschen. Weißt du, nimmst ein kleines Stöckchen und da ist eine Gruppe Hühner und du wirfst es da hin und dann in alle Richtungen. Weißt du, als ein Sohn Gottes, der geborgen ist in der Liebe des Vaters, ich sage es jetzt mal anders ausgedrückt, um beim Stöckchen zu bleiben, musst du nicht über jedes Stöckchen springen, das dir der Teufel hinhält. Und du musst nicht bei jedem Stöckchen, das in dein Häuschen geworfen wird, gleich wild umhergackern und wild umherfliegen und Hilfe, was ist jetzt wieder? Oh nein, Katastrophe, neue Katastrophe, jeden Tag Katastrophe, Ansage Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Oh, mein Scheibenwischerblatt tut nicht, Katastrophe, Katastrophe, was machen wir? Oh, das Benzin ist alle, Katastrophe, Katastrophe. Oh, kein Parkplatz mehr bei der Arbeit. Katastrophe, Katastrophe. Nein, wer glaubt, heißt es, wird nicht mehr ängstlich umhereilen und ein anderes Fundament suchen. Psalm 11, Vers 1, neues Leben, ist auch eine gute Sache. Da heißt es, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Mit anderen Worten, wieder woanders, wieder auffliegen. Wo ist meine Sicherheit? Nein, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und sage, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe ist nicht auf den Bergen, sondern bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Und in ihm komme ich zur Ruhe. Die Offenbarung der Vaterliebe Gottes gibt dir Ruhe. Und den nächsten Punkt nehme ich doch noch mit hinein, weil der gehört einfach da dazu. Die Offenbarung der Vaterliebe Gottes, und das hängt auch mit der Ruhe zusammen. Die Offenbarung der Vaterliebe Gottes gibt dir die Gewissheit und das Vertrauen, dass du von Gott geführt bist. Amen. Dass du von Gott geführt bist. Also die Zeit, auch gerade als Christ, also viele, wenn sie Christ werden, lernen, okay, jetzt kannst du die Stimme Gottes hören. Und es ist wichtig, dass du das tust, was er sagt. Und es, Amen, bin ich absolut der Meinung, der Stimme Gottes gehorsam zu sein. Aber viele Christen flattern auch da ängstlich umher und sagen, ja, was will denn Gott? Was tut denn Gott? Wie höre ich denn seine Stimme? Und dann lesen sie Johannes 5, Vers 19, wo Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und dann denkst du so, als junger Christ denkst du, ja, was tut denn der Vater in meinem Leben? Was tut er denn? Ich sehe ihn gar nichts tun. Ja, ich will ja nur das tun, was der Vater tut, aber was tut er denn? Und dann hast du vergessen, den nächsten Vers zu lesen. Weil im nächsten Vers sagt Jesus, denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Diesen Vers solltest du im Glauben ergreifen. Der Vater liebt dich so sehr, dass du glauben kannst, dass er dir seine Führung zuteilwerden lässt. Ja, es geht nicht immer um spektakuläre Dinge, wie Gott dich führt. Es geht nicht um irgendwelche Explosionen hier oder da. Oh, ich habe ein großes Licht über dieser Stadt gesehen. Ich glaube, dahin soll ich umziehen. Oh, da haben die Wände gewackelt. Ich glaube, keine Ahnung, da ist Erweckung im Anmarsch. Oder ich weiß es nicht, verstehst du? Irgendwelche spektakulären Dinge im Äußeren, das ist in den allermeisten Fällen nicht das, wie ich die Stimme des Vaters höre, sondern Psalm 32, Vers 8 sagt, Gott will uns mit seinen Augen leiten. Also der Vater will einfach Augenkontakt mit dir haben. Er liebt dich so sehr, ich habe es vorher schon gesagt, du gefällst ihm. Das heißt, er sieht dich gern. Weißt du, er will gern, dass du ihm in die Augen schaust. Du musst eben nicht, und das ist eben manchmal unser Grundempfinden, auch wie der Christian vorher gesagt hat, als er Jesus begegnet, ist erstmal dieses Empfinden, was? Du liebst mich, du spürst deine, klar, wenn du Jesus begegnest, dann spürst du einfach, ja, dass wir einfach nochmal in einer ganz anderen Dimension von Heiligkeit leben wie er. Ja, also er, beziehungsweise er in einer ganz anderen wie wir. So, also es ist logisch, dass du diese Kluft spürst und gleichzeitig musst du dir aber bewusst machen, Jesus hat diese Kluft überbrückt. Amen. Der Vater hat durch Jesus diese Kluft überbrückt. Und er sagt dir, hey, du gefällst mir. Ich freue mich, wenn du kommst. Ich freue mich, wenn du mir in die Augen schaust. Und du musst nichts anderes tun. Lass dich einfach fallen in mich, sagt der Vater. Schau auf mich und ich werde dich führen mit meinen Augen. Vertrau da drauf. Ich werde dich führen jeden Tag. Bleib einfach in dieser Ruhe. Bleib einfach in diesem Frieden. Bleib geborgen im Vater und ich werde dich führen. Du musst dir nicht 1000 Gedanken machen jeden Tag. Was sagt heute wieder der Vater? Sondern du richtest dich aus auf ihn. Du gewinnst Augenkontakt mit ihm. Du birgst dich in ihm. Du kommst zur Ruhe in ihm. Und die Konsequenz ist, dass er dich führt. Und dann sagt er noch was zum Schluss dieses Verses in Vers 20, Johannes 5, Vers 20, sagt er, nachdem er gesagt hat, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, dann sagt er weiter, der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Mit anderen Worten, weißt du, da ist der Schlüssel zum übernatürlichen Leben. Der Schlüssel zum übernatürlichen Leben ist gar nicht so spektakulär, wie viele denken. Ah, das irgendwann mal tut es einen Blitz über dir und dann bist du in einer anderen Dimension des übernatürlichen Lebens. Nein, die Wahrheit ist, irgendwann mal fällst du in das tiefe Bewusstsein hinein, dass du vom Vater geliebt bist, dass der Vater für dich ist. Du kommst zur Ruhe in ihm, du schaust ihn an und du bist geführt von ihm. Und die Konsequenz sind Wunder, spektakuläre Wunder. Amen. Ich habe euch letzte Woche, ich habe schon gesagt, ein paar gezeigt, einfach was passiert ist letzte Woche in Duisburg. Spektakuläre Wunder. Oder auch einfach durch diejenigen, die hier in dieser Ausgießung empfangen, passieren spektakuläre Wunder. Da hatte ich hier zum Beispiel eins, nur ein Beispiel, weil ich komme die letzte Zeit so wenig dazu, Wunderberichte vorzulesen, weil einfach so viel anderes passiert. Aber zum Beispiel hier unsere Nadja, ja, die auch in dieser Ausgießung drin ist, schreibt hier unter anderem, sagt, am 30.08. hat mich eine Frau angerufen. Sie haben im April ein 7 Monate altes Pflegekind bekommen und in seinem Rücken war eine sehr starke Koliose, sogar ein Buckel auf einer Seite. Sie waren im Olga-Hospital. Und wir haben für ihn gebetet und ich war auch zweimal in Stockach bei ihm und habe die Hände auf ihn gelegt. Gestern war sie mit dem Kind beim Orthopäden und der sagte, das Kind hat gar nichts. Die drei Ärzte haben bestimmt eine falsche Diagnose gemacht. Anders kann er es nicht erklären. Das Kind ist gesund und wie es aussieht, wird es bald laufen, weil es krabbelt schon sehr brav. Am 26.09. wird es 1 Jahr alt. Halleluja. Seine Therapeutin, wo er regelmäßig Therapie gehabt hat, sagt, dass vielleicht die Skoliose eine Pause gemacht hat. Aber niemand kann erklären, wie der Buckel verschwunden ist. Die Frau sagte der Therapeutin, wir haben gebetet und Jesus hat es gemacht. Halleluja. Amen. Halleluja. Weißt du, das sind Wunder, die folgen dir. Einfach weil du geführt bist vom Vater. Du brauchst nicht einen Donner vom Himmel, der dir sagt, okay, für den Kranken darfst du jetzt beten, den werde ich heilen. Und dann, oh ja, soll ich jetzt für den beten? Nee, für den bete ich jetzt lieber nicht, weil ich habe so ein Empfinden, der könnte nicht geheilt werden. Nein, Jesus hat gesagt, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Was tut er? Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Das heißt, du bleibst einfach in Augenkontakt mit dem Vater, gehst hin und was passieren wird, ist, dass gewaltige Wunder durch dich passieren werden. Amen. Und Gott wird dir, und das ist auch noch ein Punkt, der wirklich passiert in dieser Ausgießung, die wir jetzt erleben, Gott wird dein Herz öffnen für die Menschen. Amen. Gott gibt dir, das spüre ich auch in dieser Ausgießung, was Gott wirklich tut, ist, er gibt dir neu ein Herz für die Menschen. Seine Liebe bewirkt, dass du bereit bist, dein Herz für Menschen zu öffnen, die Liebe fließen zu lassen und auch die Liebe zu empfangen. So wie mit dem jungen Mann jetzt in Duisburg, wo einfach die Liebe geflossen ist. Ja? Und du bist dafür offen, verstehst du? Du bist offen, du wirst auch bewegt von Menschen. Du wirst bewegt, wenn Menschen krank sind. Du wirst bewegt, wenn Menschen Nöte haben. Du wirst bewegt, wie Jesus gesagt hat, wenn sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben, also wenn sie verloren sind. Du wirst bewegt darüber, weil die Liebe bewegt dein Herz. Von Jesus heißt es immer wieder, an verschiedenen Stellen heißt es, und er war innerlich bewegt über sie. Also öffne dein Herz dafür. Die Liebe geht nicht nur in dich hinein, sondern die Liebe fließt auch aus dir heraus. Die Liebe fließt aus dir heraus, wenn du betest, wenn du Fürbitte tust. Die Liebe fließt aus dir heraus, wenn du Menschen dienst. Die Liebe fließt aus dir heraus, wenn du einfach Menschen begegnest, mit ihnen redest. Verstehst du? Es ist ja nicht immer gleich, dass du gleich immer die Hand auflegen kannst. Du kannst ja nicht auf jeden, dem du begegnest, immer gleich die Hand auflegen. Und trotzdem kann die Liebe fließen. Weil Gott leitet dich mit seinen Augen. Und dann kommt etwas aus deinen Augen raus. Und das, was rauskommt, ist Liebe. Und ich glaube an diese Pandemie der Liebe, ich sag's nochmal, wo die wirklich, ja, verstehst du, die ist so übertragbar, dass es nur durch Augenkontakt überspringt. Du musst jemanden nicht mal berühren, du musst ihn nicht anhauchen, damit der Virus überspringt, sondern Augenkontakt reicht schon aus. Amen. Weißt du, es gibt nichts Herrlicheres. Ich sage es dir zum Schluss. Es gibt nichts Herrlicheres, nichts Schöneres als die Liebe Gottes. Amen. Und in und aus der Liebe Gottes zu leben. Es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Herrlicheres. Und weißt du, deswegen ist auch die Liebe Gottes und die Freude Gottes nicht weit voneinander entfernt. Wer in der Liebe lebt, wird auch die Freude Gottes kennen. Weil in der Liebe zu leben, ist Freude Gottes pur. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, da ist Freude Gottes pur für dich vorbereitet. Halleluja. Dazu noch ein letzter Bibelvers, Psalm 5, Vers 12, Hoffnung für alle. Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt keine Grenzen, denn bei dir sind sie geborgen. Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln. Halleluja. Amen. Halleluja. Wer dich liebt, Vater, der darf vor Freude jubeln. Und wir fügen hinzu, wer weiß, dass er von dir geliebt ist, der darf vor Freude jubeln. Halleluja. Und wir wissen, dass wir von dir geliebt sind. Und ach komm, stehen wir mal auf zusammen. Und wir bitten ihn einfach, wir bitten dich einfach, Vater, dass du uns noch tiefer wirklich diese Gewissheit offenbarst, dass du uns noch tiefer diese Sättigung offenbarst, Herr. Dass du uns noch tiefer diese Klarheit offenbarst, Herr. Dass du uns noch tiefer offenbarst, wie sehr du uns liebst. Halleluja, Herr. Und Herr, wir wollen kommen, wirklich nicht als solche, die glauben, dass sie nicht mehr davon brauchen, Herr. Wir wollen zu dir kommen als solche, die wie die blutflüssige Frau, die sich ihrer Bedürftigkeit bewusst sind. Wir wollen zu dir kommen als solche, Herr, die erkannt haben, ja, wir brauchen deine Liebe verzweifelt, wir brauchen verzweifelt mehr von dir. Halleluja. In Römer 8, Vers 15 in der Message-Übersetzung heißt es, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Das heißt, du bewachst nicht deine bisherigen Erfahrungen. Du bewachst nicht das, was du bisher erlebt hast. Du bewachst nicht dein Wissen, deinen Erkenntnisstand, deinen Offenbarungsstand. Das bewachst du nicht, sondern dieses neue Leben ist abenteuerlich und voller Erwartung. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt jetzt, Papa? Halleluja. Und Vater, wir bitten dich in dem Namen Jesus, Herr, ich bitte dich gerade jetzt für jeden Einzelnen und auch für mich, Herr, dass diese kindliche Einstellung, Herr, ganz neu unser Herz übernimmt, Herr. Herr, wo irgendetwas sich draufgelegt hat, wo irgendetwas dick geworden ist, wo irgendetwas belegt geworden ist, durch was auch immer, durch Frust, durch Unglauben, durch vergangene Traumata, durch Gedankengebäude, durch theologische Gedankengebäude. Herr, wir bitten dich einfach, erneuere in uns diesen kindlichen Geist. Halleluja. Diesen kindlichen Geist, der voller Erwartung kommt und sagt, was kommt jetzt, Papa? Diesen kindlichen Geist, der zugleich zerbrochen ist im Innersten, weil er sagt, ohne dich, Herr, kann ich nichts tun. Ohne dich, ohne mehr von dir in meinem Leben kann ich nicht weitergehen. Ich brauche jeden Tag eine neue Dosis. Ich brauche jeden Tag eine frische Dosis von deiner Vaterliebe, Herr. Halleluja. Danke, Vater, dass du in uns diesen Geist erneuerst, Herr. Danke, Herr. Oh, Halleluja. Es kann jemand ans Keyboard kommen und Keyboard spielen. Danke, Herr, dass du dieses Herz in uns erneuerst. Danke, Herr, dass du alles wegnimmst, Herr, was es irgendwie hindert, Herr. Danke, Herr, dass du alles wegnimmst, was uns irgendwie daran hindert, tiefer hineinzugehen, Vater. Ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Ich bete, Herr, dass jeder Einzelne heute Morgen hier eine neue Begegnung hat, Herr, mit deiner Vaterliebe, Herr. Und diese Begegnung, sie kann in dem Moment passieren, wo dir jemand die Hand auflegt. Aber diese Begegnung kann auch schon vorher passieren in der Gegenwart Gottes. Und diese Begegnung kann auch hinterher passieren. Die Handauflegung ist nichts anderes als eine Initialzündung. Nicht mehr und nicht weniger, weil es übertragbar ist. Als die Leute in Samaria zum Glauben kamen in Apostelgeschichte 8, aber den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten, da haben sie die Apostel geschickt, um ihnen die Hände aufzulegen, damit sie diese Substanz empfingen. Und deswegen ist Handauflegung ein Kontaktpunkt. Aber ich sag dir, unabhängig davon, die Initialzündung ist im Raum, die Initialzündung ist im Geist. Halleluja, es ist in der geistlichen Welt. Halleluja, und ich danke dir, Vater, Herr, dass jeder Einzelne heute Morgen wirklich erfasst wird, Herr, von dieser himmlischen Substanz deiner Vaterliebe, Herr. Halleluja. Und Jesus, du hast gesagt, wer dich sieht, der sieht den Vater. Und wir sehen wirklich diese vollkommene Offenbarung der Vaterliebe, sehen wir darin, dass er seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns ans Kreuz geschickt hat. Wir sehen seine Liebe in dieser Hingabe. Wir sehen seine Liebe in dieser Stellvertretung für uns, wo er sich für uns hat schlagen lassen, wo er sich für uns hat quälen lassen, wo er sich für uns hat töten lassen, ja, wo er sich sogar für uns hat abschneiden lassen von der Liebe des Vaters und geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir zurückfinden könnten in diese Liebe des Vaters hinein. Und Jesus hat deshalb auch ganz klar gesagt in Johannes 14, Vers 6, er hat ganz klar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, den Vater an Jesus vorbei gibt's nicht. Der ganze Auftrag von Jesus war, den Vater uns zu offenbaren. Sein Erlösungswerk war dafür da, um die legale Trennung zwischen uns und dem Vater aufzuheben und uns wieder neu die Gemeinschaft mit dem Vater zu ermöglichen. Also deswegen ist es ganz wichtig, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast es noch nie getan, oder es ist wichtig, dass du das heute Morgen neu festmachst. Es ist wichtig, dass wir zuallererst, um in diese Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen, ist ganz wichtig, dass wir ganz bewusst Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser anrufen, ja, dass wir uns auf ihn berufen. Ja, Paulus hat es gesagt in Römer 10, Vers 9. Er hat gesagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er dein Herr ist, dann wirst du errettet werden. Mit anderen Worten, dann kommst du zurück in diese Gemeinschaft mit der Liebe des Vaters. Und vielleicht bist du heute Morgen hier im Raum und jetzt bitte ich einfach, dass alle ihre Augen schließen und niemand sonst umherschaut. Aber vielleicht bist du heute hier im Raum und du hast noch nie in deinem Leben wirklich ganz bewusst Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser in deinem Leben eingeladen. Vielleicht bist du noch nie bewusst durch ihn zum Vater gekommen. Vielleicht hast du an Gott irgendwie geglaubt und das auch irgendwie geglaubt, dass er gut ist, aber du hattest nie diese persönliche Beziehung. Oder aber es ist so, dass du vielleicht mal diese persönliche Beziehung hattest, aber du bist wieder davon weggekommen durch, ja, einfach durch Unglauben, durch Misstrauen, durch, ja, durch Umstände des Lebens, durch Ablenkung, durch Schicksalsschläge, was auch immer es ist, oder einfach auch durch Sünde in deinem Leben, bist du wieder weggekommen, einfach von dieser Beziehung zu ihm. Und als allererstes heute Morgen möchte ich beten, ganz persönlich auch für alle die, die das betrifft, die einfach heute Morgen ganz neu das festmachen müssen vor dem Vater im Himmel, dass sie durch Jesus Christus zu ihm kommen, dass sie in diese Beziehung zu Jesus Christus eintreten, dass du heute Morgen eintrittst in diese Beziehung zum Vater durch die Beziehung zu Jesus. Halleluja. Weil Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Nur durch die Nachfolge von Jesus wirst du den Vater mehr erkennen. Jesus hat uns den Vater offenbart. Wenn du wissen willst, wie der Vater ist, dann musst du dir Jesus anschauen. Und deswegen möchte ich dich heute wirklich mitnehmen zu Jesus und damit zum Vater. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte das heute Morgen festmachen. Ich möchte festmachen, dass ich Jesus Christus folge und damit dem Vater folge und damit zum Vater komme. Ich möchte das heute Morgen hier festmachen, dass er mein Herr und Erlöser ist. Und du hast vielleicht noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du erlöst bist, dass du beim Vater bist, dass du ein Kind des Vaters bist. Vielleicht ist das für dich, dass du sagst, ja, okay, das gilt für die anderen. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Aber nicht für mich, weil ich habe nicht diese Beziehung zum Vater im Himmel. Ich habe nicht diese Beziehung zu Jesus. Dann möchte Gott heute Morgen diese Beziehung bei dir initiieren. Und wie ich schon gesagt habe, es passiert, die Initiierung passiert durch Handauflegung, und deswegen möchte ich dir persönlich gern die Hand auflegen. Wenn du über Livestream zuschaust, kann ich dir zwar nicht die Hand auflegen, aber ich kann dich trotzdem mit reinnehmen in das Gebet, und du kannst mir eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de und dann werden wir einfach mit dir Kontakt aufnehmen und du sollst mit hineingenommen werden, einfach in diese Initialzündung der Gemeinschaft mit dem Vater, diese Initialzündung der Beziehung zu Jesus Christus. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Und während einfach jetzt niemand umherläuft, niemand umherschaut, ganz schnell, wer ist hier im Raum und du sagst, jawohl, ich möchte einfach, Pastor Georg, dass du da mit mir und für mich betest. Ich möchte das heute Morgen festmachen, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, vielleicht wieder neu festmachen. Ja, halt deine Hand ruhig ausgestreckt. Genau, Gott sieht deine Hand. Halt sie ruhig ausgestreckt, deine Hand. Du kannst gleich nach vorne kommen. Ja, okay. Ich sehe eure Hände überall hier im Raum. Danke, es ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte einmal, dass du mich jetzt da reinnimmst in dieses Gebet, so dass ich sehen kann, einfach streck kurz deine Hand aus. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Wenn du über Livestream zuschaust, wie gesagt, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Aber jetzt hier im Raum möchte ich für jeden beten, der sagt, jawohl, heute Morgen ist mein Tag und ich möchte das festmachen. Und ich möchte euch einfach bitten, alle, die ihre Hand gehoben habt, an verschiedenen Orten hier im Raum, kommt einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und ich möchte einfach mit euch beten und für euch persönlich beten, euch auch die Hand auflegen. Also kommt ganz schnell nach vorne, überall her, herzlich willkommen, schön. Halleluja. Wie heißt du? Anne-Marie, schön. Herzlich willkommen, wie heißt du? Marianne, super. Halleluja. Du? Claudia, Halleluja. Preist den Herrn, da ist noch jemand. Herzlich willkommen. Ja, genau, kommt einfach hier in die Mitte. Halleluja, herzlich willkommen. Wie heißt du? Andrea, super. Halleluja. Ist noch jemand da? Halleluja. Gibt es auch einen Mann, der sich traut eigentlich hier heute Morgen? Wollen wir mal kurze Frage nebenbei bemerkt. Halleluja. Herzlich willkommen auch. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Okay. Du möchtest noch, ja, dann ist es auch okay. Kommt einfach her. Da ist ein Mann, der sich traut. Halleluja. Das ist ein wahrer Mann. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Richard. Richard, super. Halleluja. Ist noch jemand da, der gerade jetzt einfach spürt in seinem Herzen, ich muss das festmachen, einfach gerade jetzt, diese Sache mit Jesus vor Gott. Ich muss das jetzt festmachen. Ist noch jemand da? Dann komm einfach noch dazu. Wir wollen jetzt beten zusammen. Ihr einfach, die ihr hier vorne seid, wir machen Folgendes. Ich bete mit euch ein kurzes Gebet, das ich laut vorspreche und ihr sprecht es mir einfach laut nach und dann lege ich euch persönlich die Hände auf, weil das Wort sagt, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird errettet. Deswegen möchte ich, dass ihr es selber auch bekennt, okay? Und dann bete ich für euch und setzt das neue Leben in euch frei. Schließt einfach eure Augen ganz kurz und auch alle anderen im Raum, wenn du es mitbeten möchtest, dann bet's einfach mit, bet mir es einfach nach. Wir sagen einfach laut, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mir die Liebe des Vaters zu offenbaren. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du Jesus für mich ans Kreuz hast gehen lassen, wegen meiner Sünde hast sterben lassen und dass du ihn wieder auferweckt hast aus den Toten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Und ich komme zu dir, Vater im Himmel, in der Gewissheit, dass du mich genauso liebst, wie du Jesus geliebt hast. Und dass du mir jetzt vergibst, um Jesu willen, wo ich getrennt war von dir. Dass du mir alles vergibst, was ich falsch gemacht habe. Ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser, Jesus. Danke, Vater, dass du jetzt deine Liebe in mein Herz ausgießt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Und jetzt segne ich euch und bete einfach für euch, so wie mich der Heilige Geist leitet. Danke, Vater, für deine Liebe. Und der Vater sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und da, wo du dich selber nicht lieben konntest, weil du das nicht erlebt hattest, weil du diese Liebe nicht erlebt hast, da kommt jetzt diese Liebe des Vaters. Und sie wird nicht nur eine Liebe zum Vater bewirken, sondern sie wird auch eine Liebe ganz neu zu dir selbst bewirken. Und dann auch zu anderen Menschen. Danke, Vater, dass du ihr begegnest jetzt mit deiner Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, dass du ihr begegnest, ganz tief in ihrer Seele gerade jetzt. Ganz tief, Herr, dass sie frei ist, Herr, von jedem Trauma, von jeder vergangenen Erfahrung, Herr. Danke, Herr, dass du Lieblosigkeit in Liebe verwandelst, Herr. Auch da, wo ihr Lieblosigkeit entgegengebracht wurde, danke, Vater, dass du es in Liebe verwandelst. Danke, Vater. Danke für dein Werk, Herr. Danke für die Begegnung, Herr, mit deiner Liebe gerade jetzt. Oh, das ist so kostbar. Da ist seine Liebe, die dir begegnet. Da ist seine Liebe, die dich einhüllt. Da ist seine Liebe, die ausgeht jetzt zu dir. Oh, die dich erfüllt. Jeden Bereich deiner Seele erfüllt jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese geliebte Tochter, an der du Gefallen gefunden hast, Herr. Danke, Herr, für diese Entscheidung in ihrem Innersten, sich fallen zu lassen, Herr, in deine Liebe, ganz tief fallen zu lassen. Also Glaube kommt durch Auslieferung. Glaube kommt durch Auslieferung. Glaube ist nicht ein menschliches Werk, Glaube ist nicht eine geistliche Akrobatik, gedankliche Akrobatik, sondern Glaube kommt durch Auslieferung. Wenn du dich dem Vater und seiner Liebe auslieferst, kommt Glaube in dein Herz. Oh, füll sie, Vater, mit diesem Glauben jetzt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Dass du ihr Herz einnimmst jetzt, Herr. Du hast gesagt, wenn jemand die Tür öffnet, du klopfst an, und wenn jemand die Tür öffnet, dann kommst du und du hast Gemeinschaft mit ihm. Und Herr, diese kostbare Tochter Gottes hat die Tür ihres Herzens geöffnet. Und so kommst du jetzt, Jesus, mit dem Vater und hast Gemeinschaft mit ihr gerade jetzt. Gerade jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine lebensverwandelnde Liebe, deine lebensverändernde Liebe. Danke, dass es in deiner Liebe, Herr, ja, ich sehe einfach, wie seine Liebe wirklich über dein ganzes Leben drüber wäscht und drüber geht. Dein ganzes bisheriges Leben. Und ich empfinde so, wie er sagt, es gibt kein Bedauern mehr. Alles ist in meiner Liebe geborgen. Kind, du bist und du warst alle Zeit bei mir. In Jesu Namen. Was meines ist dein. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für das neue Leben, Herr. Die Kraft des neuen Lebens, Herr. Die sich jetzt mehr und mehr entfaltet, Herr. Das ist die Kraft der Auferstehung. Du hast gesagt, wenn wir Gemeinschaft mit deinen Leiden haben, dann haben wir es auch mit der Kraft deiner Auferstehung, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt eine Zeit ist, wo mehr und mehr Auferstehung sichtbar wird aus der Gemeinschaft mit deinen Leiden heraus, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass deine Liebe fließt vom Kreuz und durch das Kreuz. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn, Herr. Danke, Herr. Dass du ihm begegnest, Herr. Dass du ihm begegnest, Herr. Gerade jetzt, Herr. Und er sagt wirklich zu dir, persönlich, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich gefallen. Du gefällst mir. Ich liebe dich. Du bist ganz nah an meinem Herzen. Du bist mein Liebling. Vielleicht kannst du es kaum nachvollziehen in deinem Herzen momentan, aber Gott sagt dir, dass du bist mein Liebling, und du wirst mehr und mehr herausfinden, was es bedeutet und dass es real ist. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, da ist so eine starke Liebe Gottes hier im Raum. Halleluja. Auch wenn du sonst im Raum bist, du kannst einfach mal deine Hände ausstrecken. Einfach und sagen, Herr, ich empfange deine Vaterliebe. Ich empfange deine Liebe für mich. Ich empfange deine Liebe da, wo ich bin. Auch du über Livestream. Du kannst sagen, ich empfange deine Liebe, Vater, jetzt für mich. Ich empfange diese Liebe des Vaters jetzt für mich. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Gott will heute wirklich, ich spüre das stark, er will wirklich mächtig seine Vaterliebe ausgießen. Wir werden heute auch nochmal jedem anbeten, der das möchte, dass wir ihm die Hand auflegen, mit dem Team zusammen. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, dann empfehle ich dir, einfach hineinzuspringen. Einfach wie ein Kind hineinzuspringen, voller Freude und Erwartung, voller Entspanntheit und Frieden, einfach hineinzuspringen. Wenn du schon öfter hier vorne warst und Dienst empfangen hast, dann spring einfach tiefer hinein. Entscheide dich einfach tiefer hinein zu springen. Es gibt Wasser bis an die Knie, Wasser bis an die Knöchel, Wasser bis an die Hüften und Wasser zum Schwimmen. Also spring tiefer hinein. Also es ist keine Schande, sich mehrmals dienen zu lassen. Da wird was aktiviert, was dann in deinem Alltag weitergeht. Das ist ganz wichtig, dass du verstehst mit der Handauflegung. Das ist nicht die Handauflegung an sich, sondern es wird etwas aktiviert, was weitergeht. Die Ausgießung ist nicht die Handauflegung, sondern die Ausgießung ist 24 Stunden rund um die Uhr. Die geht 24 Stunden rund um die Uhr weiter in deinem Leben, in deiner persönlichen Zeit mit Gott, in deinem Alltag. Da geht es weiter. Die geht weiter, wenn du ihn anbetest. Die geht weiter, wenn du zu ihm betest. All diese Dinge, das ist die ganze Zeit. Die Ausgießung ist nicht die Handauflegung an sich. Die Handauflegung ist die Initialzündung. Halleluja. Halleluja. Und wenn ihr hier vorne einfach, die ihr hier vorne jetzt nach vorne gekommen seid, wenn ihr das möchtet, hinter euch sind ganz liebe Freunde von mir jetzt noch, die sich aufgestellt haben, Mitarbeiter, die bereit sind, einfach noch für euch persönlich auch zu beten und euch persönlich weiter zu dienen, euch auch noch was Kleines schenken wollen, gerade auch wenn ihr zum ersten Mal hier vorne seid. Gott möchte euch einfach noch weiter dienen und euch weiter einfach die Liebe des Vaters offenbaren. Deswegen dreht euch einfach mal kurz um und schaut mal, wer hinter euch steht. Hier ist ein lieber Bruder und genau, für jeden von euch ist jemand da. Halleluja. Und dann dürft ihr einfach mit ihnen noch persönlich weiter beten. Und dafür haben wir drüben vorbereitet im Jugendgottesdienstraum. Seid ihr für euch und da könnt ihr einfach persönlich beten. Und wenn ihr es möchtet, geht einfach mit ihnen mit. Und wir geben einfach ihnen mal allen einen kräftigen Applaus. Wir geben ihnen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. So schön. Halleluja, danke Jesus, Amen. Komm, gib mal Jesus nochmal anders einen Applaus. Weißt du, da ist Freude im Himmel und deswegen auch Freude auf der Erde. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Und bevor wir jetzt dann auch noch Hände auflegen, weiter, wollen wir jetzt an der Stelle, Tom, kommst du nach vorne? Tom hatte vorher im Lobpreis einen Eindruck gehabt und deswegen habe ich gesagt, er soll das kurz teilen und dann nehmen wir die Sammlung auch ein jetzt. Also Tom, sag einfach, was dir der Heilige Geist gezeigt hat und geh da mit uns rein. Halleluja. Ja, Gott hat mich zuerst zu Sprüche 15, Vers 6 geführt. Da heißt es, das Haus des Gerechten ist reich an Schätzen. Dann hat er mich weitergeführt in das Neue Testament, Lukas 15, das haben wir heute schon gehört. Sagt der Vater, alles, was mein ist, ist dein. Anschließend sagt er mir, dass jetzt die Zeit ist, wo es beginnt, dass der Reichtum der Nationen zu seinem Leib fließt. Dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo einfach der Reichtum der Welt in die Gemeinde fließt. Wo der Reichtum, wo Geld angehäuft wurde durch Arbeit in der Welt, dass es einfach zu den Söhnen und Töchtern Gottes fließt. Und das ist spannend, weil wie empfängst du das Ganze? Ich glaube, alle wollen hier, dass der Reichtum der Nationen zu ihnen fließt, oder? Wenn wir die Hände hochheben, dann sagt jeder, ja klar, das will ich. Das kriegst du nicht, indem du auf der Couch daheim hängst und einfach passiv da liegst und wartest, bis der Reichtum zu dir fließt. Das Schöne ist, Gott hat uns sein Wort gegeben. Und da stehen Tipps und Hinweise drin. Und das, was wir auch in der Zeit erleben, was jetzt auch Pastor Georg gepredigt hat, weiß der Herr, reinigt uns, auch dass wir weise sind, um mit Finanzen umzugehen, dass wir gute Verwalterschaft lernen, dass wir gottgemäß mit Finanzen umgehen können, weil Gott wird es uns nicht geben, wenn wir unweise damit umgehen, weil darum geht es nicht. Aber Gott bewirkt es, sein Strom des Lebens bewirkt es in der Zeit. Und dann gibt es natürlich auch ein Prinzip und das empfehle ich dir. Es steht einfach in der Bibel drin, gib und es wird dir gegeben werden. Gott ist der größte Geber. Und wenn du es noch nie gemacht hast, ermutige ich dich, probier es einfach mal aus. Du gibst was von dir weg und du empfängst viel mehr. Das ist der Herr, wie er es macht. Weißt du, wie sonst kann David sagen im Buch der Chronik, Herr, was bin ich, was ist mein Volk, das wir dir geben konnten? Weil alles, was wir dir gegeben haben, das hast doch du uns vorher schon gegeben. Und das ist ja das Prinzip. Ich meine, Gott gibt es uns. Nicht wir erwirtschaften das durch unser Schaffen. Gott gibt es uns und wir können ihm was zurückgeben. Aus dankbarem Herzen, auch aus Gehorsam und vor allen Dingen aus Vertrauen dessen, was er in seinem Wort sagt. Und er sagt, gib und es wird dir gegeben. Also wenn du hier bist, hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst in bar geben, in die Eimer. Das heißt, die Ordner geben gleich die Eimer durch. Du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt. Du im Livestream, du kannst PayPal benutzen oder auch auf die Website gehen und deine Kreditkarte eingeben. Und wir machen es hier immer, du bist völlig frei. Du musst überhaupt nichts geben. Aber du fragst den Heiligen Geist und das, was er dir zeigt, das tust. Sei es 1 Euro, sei es 1.000 Euro. Sei ihm gehorsam und du wirst es erleben, dass es funktioniert. Hast du das über Livestream hast schon angesagt auch? Ja, super, okay, genau. Also dann tut ihr das, was der Heilige Geist euch gezeigt hat. Die Ordner geben hier die Eimer durch. Ihr über Livestream seid auch mit dabei. Und du darfst mit Freude geben, weil wie der Tom gerade gesagt hat, wenn du gibst, dann wird dir wieder gegeben werden. Halleluja. Amen. Gedrückt, gerüttelt und geschüttelt und überfließend. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Während ihr es durchgebt, könnt ihr kurz am Beamer das Foto zeigen von Uganda. Wir haben in Uganda wieder ein neues Gebäude gebaut und zwar für die Mädchen in unserer Schule. Wir haben eine Schule, Glory Life Schule, ein Schlafsaal speziell für die Mädchen, weil bisher war das so, dass die Mädchen und die Jungs nicht getrennt schlafen konnten und das war halt das andere Bild nochmal bitte zurück. Das ist nicht Uganda. Genau, okay, dass die Mädchen getrennt schlafen können und dafür haben wir jetzt gegeben. Übrigens, für die das vielleicht noch nicht wissen, dieses Projekt in Uganda das ist eine Schule dran, da ist eine Gemeinde dran, Glory Life Magodes ist das, eine Gemeinde, beziehungsweise sind mehrere Gemeinden, ist ein Netzwerk von Gemeinden, da ist eine Schule dran, da ist eine Waisen, Unterstützung von Waisen mit dran, also wir finanzieren für die Waisen die Schulausbildung und da ist es so, dass dieses ganze Projekt wird finanziert über unseren Verein Glory Harvest International. Wir haben ja vielleicht, ihr wisst es vielleicht nicht alle, wir haben einen zweiten Verein, nicht nur Glory Life e.V., sondern wir haben einen zweiten Verein, nämlich Glory Harvest International e.V. Und der ist für diese sozialmissionarischen weltweiten Projekte zuständig. Da kann man zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen für eins dieser Waisenkinder, die dort in die Schule gehen. Da kann man für, 45 Euro, glaube ich, im Monat ist die Patenschaft. Ja, genau. Man kann auch eine halbe Patenschaft machen für 22,50, aber 45 ist die komplette Patenschaft. Kann man übernehmen, damit sie da die Schulbildung finanziert bekommen. Wenn dich das interessiert, am Welcome-Tisch sind Info. Da gibt es so einen Flyer, Glory Harvest International, mit Infos und auch auf unserer Website. Es gibt eine eigene Website, die man über unsere Website anklicken kann. Also über Glory Life Zentrum e.V. gibt es einen Header für Glory Harvest International. Da kannst du auch ein bisschen Näheres zu Uganda sehen, auch zu den Gemeinden dort und so weiter, was da so läuft. Da geht ja auch immer wieder jemand von uns hin und schaut sich an, was da so alles läuft und wie es läuft. Und deswegen hier, also jetzt für dieses Gebäude, da guck mal, so ein Gebäude, was kostet es in Uganda? Da oben steht es, 3.000 Euro. Ja. Halleluja, das heißt, da ist dein Geld wirklich gut angelegt. Da kannst du mit wenig Geld echt viel bewirken. Ja. 3.000 Euro haben wir gespendet und davon ist dieses Haus gebaut worden. Halleluja, preist den Herrn, danke Jesus. Amen, Halleluja. Habt ihr alle gegeben? Okay. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat, Herr, der heute einfach hineingesät hat in dein Reich, in diese Ausgießung. Und wie wir gehört haben, Herr, wer gibt, dem wird gegeben werden, Herr. Ja, gedrückt, gerüttelt, geschüttelt und überfließend in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Übrigens, eine andere Form zu geben, muss ich dir auch noch sagen, eine andere Form zu geben ist einfach mitzuarbeiten im Reich Gottes. Das ist auch eine Form zu geben. Ja. Du kannst geben mit Finanzen, aber du kannst geben auch durch deine Zeit, indem du mitarbeitest. Gerade jetzt in dieser Ausgießung, insbesondere unser Wolfgang, der Leiter des Ordnerdienstes, freut sich über tatkräftige Unterstützung, auch im Ordnerdienst, weil wenn wir den Leuten die Hände auflegen am Schluss mit vielen vom Gebetsteam, braucht man viele Leute, die auch mitschauen und auffangen und so weiter. Und wenn du dir vorstellen kannst, einfach da mit dabei zu sein, sag einfach Wolfgang Bescheid. Er freut sich auch, wenn du einfach bestimmte Aufgaben, was waren das für Aufgaben? Genau, zum Beispiel, wenn du einfach sagst, okay, ich kann vielleicht nicht Leute auffangen, das ist mir zu schwer, aber ich könnte mir vorstellen, als Parkplatz-Einweiser da zu dienen, einfach sonntags, einfach dafür speziell. Du, komm einfach auf den Wolfgang zu, er hat so ein paar Jobs für dich, ja, verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also es gibt, studier einfach mal seine Stellenangebote und da ist bestimmt was Nettes für dich dabei. Also wir freuen uns, wenn du mitarbeitest, wir können da noch gut Unterstützung gebrauchen. Genau, dann möchte ich noch hinweisen, ganz besonders, das ist eine ganz wichtige Sache auch, wir starten am 30.09., das kommt nachher auch in den Ansagen, am 30.09., Montag, 30.09., da startet unser Alpha-Kurs. Ja. Alpha-Kurs, wie der Name schon sagt, ist für Starter. Ja. Das heißt, wenn du entweder selber jemand bist oder jemand kennst, von dem du sagst, hey, der bräuchte mal so einen richtigen Durchstarter in seinem Glaubensleben, in guter Gemeinschaft, bei gutem Essen, mit Austausch, mit der Möglichkeit, fragenlos zu werden, mit der Möglichkeit, auch zu diskutieren über Themen, die vielleicht, wo vielleicht noch Probleme hat und so weiter. Wenn du da jemand hast, das ist auch ein Aufruf an alle Glory House Leiter, wenn du jemand in deinem Glory House hast, wo du sagst, wow, das wird dem gut tun, das sind 10 Abende am Stück, das heißt, es ist überschaubar, es geht jetzt los und geht bis Dezember, ich glaube, 9. Dezember ist der letzte Montag, ja, das endet dann auch mit dem großen Fest und so weiter und Wochenende. Und also, nee, ich glaube nicht ein ganzes Wochenende, aber so ein Tag, irgendwie so ein Fest. Und also tolle Sache, jedes Mal gibt es gutes Essen. Die Sabrina leitet es, die hat auch Köche als Unterstützung und gibt also jedes Mal gutes Essen. Es gibt super Gemeinschaft. Es ist einfach die Möglichkeit, wirklich für Leute echt ein gutes Fundament zu kriegen und richtig durchzustarten. Wenn du dir das vorstellen kannst, da dabei zu sein. Es findet hier in Filderstadt statt, eben bei der Sabrina zu Hause, das ist hier am Ort, dann komm auf die Sabrina zu oder melde dich, die ist jetzt gerade in der Schweiz, kann ich dir auch gleich noch zeigen, was sie gerade macht, aber dann komm einfach auf sie zu oder geh auf unsere Website und melde dich an. Es ist wichtig, dass man sich dafür anmeldet. Sag den Leuten in deinem Umfeld, sie sollen sich anmelden. Am besten ist so, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist oder sagt, ja, weiß auch nicht, da mit so vielen Christen, vielleicht noch nicht Christ, weil da können auch nicht Christen kommen. Ja? Also vielleicht einfach auf der Suche, auf dem Weg, fragen und so weiter. Und er sagt, ah, mit so vielen Christen, da weiß ich auch nicht, ob ich mich da wohlfühle. Dann sag einfach, hey, komm, dann gehe ich mit dir hin. Ja? Dann geht er zusammen hin. Ja? So machst du Leute zu Jüngern. Du nimmst sie da hin mit, nimmst sie an der Hand. Sie kriegen super Lehre da. Die Lehre kommt ja dann über Video. Das ist ja der Alpha-Kurs, ist ja eine weltweite Sache. Kommt dann über Video, super Video. Und dann gibt es Gruppen und Diskussion und Gemeinschaft und Reden und Gebet und so weiter. Und es ist eine super Sache, gerade für Leute, die auch noch ein bisschen entfernt sind vom Glauben. Also nimm sie an der Hand und bring sie mit zum Alpha-Kurs, damit das Haus voll wird. Amen. Halleluja. Seid ihr da dabei? Wer von euch wird einfach auch beten und um Gott fragen und sagen, Herr, zeig mir jemand in meinem Umfeld, den ich da hinbringen kann, okay? Also ich werde auch nochmal beten und gucken, ob wir nicht jemand da noch hinlotsen können. Ja? Also bete wirklich und sag, wen kann ich da hin mitbringen oder wen kann ich da hinschicken? Ja, bete dafür und bete einfach auch für diesen Alpha-Kurs. Das machen wir ja jetzt nicht ständig. Also bete dafür, dass wirklich da jetzt viele gezogen werden und viele berührt werden und viele das einfach auch erleben jetzt in der Zeit. Okay, und dann ja genau zu Sabrina, können wir auch noch kurz ein Bild zeigen, die ist dieses Wochenende in der Schweiz, in Biel unterwegs und hier hat sie Leute trainiert, einfach in Evangelisation und dann sind sie gestern mit 16 Leuten sind sie auf die Straße gegangen und sie hat ganz begeistert geschrieben oder geappt, dass die Leute in Biel, also es ist ja in der Nähe von Bern in der Schweiz, dass die Leute total offen sind, ganz wenig Ablehnung, 3 Leute haben sich bekehrt und preist den Herrn, also Gott ist da am Wirken und er hat die Leute auch mobilisiert, auch in den Gloryhäusern, auch in Zukunft weiter kleinere Einsätze zu machen an verschiedenen Orten, auch in der Schweiz. Also, die Schweiz kommt, Halleluja, Amen. Glaubst du das? Preist den Herrn. Super. Gut, dann wollte ich auch ich von meiner Seite euch auch noch mal kurz darauf hinweisen, weil das jetzt schon bald kommt, das sind 14 Tagen, da könnt ihr mal kurz die Grafik auch einblenden, Lieblinge des Vaters, unser nächstes großes Wochenende mit Aktivierungstag. Das ist ganz interessant, am Samstag ist ja der Aktivierungstag, Lieblinge des Vaters, also am 5. Oktober, das sind 2 Wochen, wie gesagt. Und das Thema, das hat Gott mir schon vor ein paar Monaten gegeben, also das war noch bevor das mit der Ausgießung begonnen hat, hat er mir dieses Thema Lieblinge des Vaters gegeben. Und jetzt habe ich gedacht, wow, es gibt ja nichts Besseres, gerade jetzt in dieser Zeit, als wirklich einen Tag lang aktiviert zu werden in der Liebe des Vaters. Einfach in diesem Bewusstsein, in dieser Zuteilung, in dieser Ausgießung, einfach auch gelehrt zu werden, aber auch eben aktiviert zu werden, wirklich das konkret zu erleben. Wir werden einige Aktivierungen auch machen, wo du wirklich konkret auch erlebst, wie Gott zu dir spricht und wie Gott durch dich spricht und so weiter. Verschiedene Dinge, wie Gott dich führt und leitet, all das. Also wenn du da noch nicht angemeldet bist, zu diesem Tag musst du dich anmelden. Am Sonntag werden wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst haben, am 6. Oktober, da musst du dich nicht anmelden natürlich. Aber zu dem Samstag, 10.30 Uhr bis 19 Uhr, musst du dich anmelden. Tu das so schnell wie möglich auf unserer Website, sodass wir sehen, mit wie vielen Leuten wir rechnen können und dass wir entsprechend planen können. Also meld dich an, das wird eine super Sache. Ich glaube, das ist wirklich on time. Halleluja. Preis den Herrn. Es ist interessant, wie Gott manchmal so die Dinge orchestriert. Ja. Wie gesagt, als wir den Flyer gemacht haben, wussten wir noch nicht mal, dass es diese Ausgießung gibt. Ja. Also, aber Gott hat schon vorher gewusst. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Gut, jetzt segnen wir noch die Kleidungsstücke und Tücher, weil ich habe ja gesagt, die Substanz der Liebe des Vaters und damit auch die Substanz seiner Heilung und seiner Befreiung ist übertragbar. Und sie ist übertragbar durch Handauflegung, das habe ich schon gesagt, aber gemäß Apostelgeschichte 19,11 ist sie tatsächlich auch übertragbar durch Kleidungsstücke und Tücher. Ja, sie nahmen die Kleidungsstücke und Tücher von Paulus und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und die Dämonen fuhren aus. Also kannst du im Glauben das tun. Wir werden jetzt gleich diese Tücher segnen und dann kannst du dieses Tuch, das du reingetan hast, kannst du nehmen oder du kannst auch ein Tuch dann nachher mitnehmen. Wir haben da einen ganzen Stapel mit Tüchern vorsorglich, falls du kein Kleidungsstück dabei hast, haben wir schon reingetan. Die kannst du dir am Büchertisch dann zum Selbstkostenpreis mitnehmen und kannst sie dann auflegen und dann wirst du einfach das den Menschen bringen, die diese Substanz brauchen und die Kranken werden gesund. Sag mal, die Kranken werden gesund. Halleluja. Und Dämonen fahren aus. Tote werden auferweckt und Verlorene werden errettet. Überall, wo diese Kleidungsstücke und Tücher hinkommen, kommt die Substanz hin, der Liebe des Vaters, die stärkste Energie im ganzen Universum. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt kommt ganz kurz die Melanie und gibt uns die Ansagen sonst noch weiter, was sonst noch wichtig ist für die kommende Woche. Und dann sage ich noch was, wie es dann weitergeht. Okay. Okay, wir bitten wie immer alle Eltern, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen und ihre Kinder vom Kindergottesdienst persönlich abzuholen, auch vor der Zeit des persönlichen Dienstes jetzt. Genau. Und danach im Anschluss an die Veranstaltung gibt es im Café noch süße Stückle, Brezeln und Kaffee. Und die Türen werden dann um 15.30 Uhr verschlossen. Genau, dann geht es heute Abend weiter in Hamburg mit der Verbreitung der Liebespandemie. Unsere Pastoren sind in Hamburg im Leonardo Hotel, die Adresse seht ihr eingeblendet. Auch am Montag geht es in Hamburg weiter mit einem Intensivabend, ebenfalls mit unseren Pastoren Georg und Irina. Genau, um 19 Uhr, Adresse seht ihr auch eingeblendet. Dann am Dienstag geht's hier in der Gegend und in all unseren Gloryhäusern deutschlandweit und auch darüber hinaus weiter. Wenn du noch kein Gloryhaus hast, dann empfehle ich dir eins zu suchen. Wir haben eine Liste im Foyer aushängen, wo du alle Adressen finden kannst oder auch auf unserer Homepage und jeder ist willkommen. Am Donnerstag, den 26.09. beten wir ab 19 Uhr hier im Zentrum wieder für die Nationen, für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Sei möglichst mit live dabei. Es ist einfach stark, hier zusammen zu beten und dafür einzustehen. Und auch über Livestream wird das Gebet übertragen. Danach um 19.30 Uhr geht es weiter mit unserer Glory Life Bibelschule im Strom der Liebe des Vaters. Schwimmen wir weiter und auch da lohnt es sich einfach live dabei zu sein. Wir haben immer viele praktische Übungen und Aktivierungen, wo es einfach super ist, einfach hier vor Ort dabei zu sein und das mitzunehmen und mitzumachen. Wir haben natürlich auch einen Livestream und wenn du noch nicht dich angemeldet hast, kannst du auch dreimal schnuppern, wenn du das dir vorher anschauen möchtest und dich dann anmelden. Am Freitag, den 27.09., haben wir unser Connected-Treffen um 19 Uhr. Das ist das Treffen für junge Erwachsene und Jugendliche von 18 bis 25 Jahren mit Gemeinschaft, geistlichem Input und Lobpreis. Sei auch da herzlich eingeladen, wenn du in diesem Alter bist. Und dann haben wir in einer Woche am Sonntag wieder Herrlichkeits- und Ausgießungsgottesdienst. Parallel wird Kindergottesdienst angeboten. Anmeldung dafür ab 9.45 Uhr. Die Folie dazu vielleicht noch. Könnt ihr weiterklicken. Ach so, beim Connected, was ihr gerade noch seht, da geht es, spricht es Kinder und Jugendliche von 18 bis 25 Jahren an. Das ist auf der Folie, ja, nicht ganz. 13 geht auch, sagt Valerie. Also, ja, wenn ihr euch angesprochen fühlt, und dann könnt ihr kommen. Okay. Ja, zum Gottesdienst, das hatte ich schon gesagt. Ich weiß nicht, warum es nicht weitergeht. Soll ich... Ja, dann hatten wir noch eine Vorschau. Pastor Georg hat es schon angesprochen, den Alpha-Kurs ab dem Montag, dem 30. September, 19 Uhr. Da noch als Ergänzung, wir haben Flyer ausliegen, die könnt ihr auch mitnehmen und dann einfach verteilen an eure Freunde, Bekannten und die ihr eben auf dem Herzen habt. Genau, und dann die andere Vorschau ist noch die Taufe. Am Sonntag, den 20.10. planen wir hier wieder eine Taufe. Und wenn du als Erwachsener noch nicht aufgrund deines Glaubens getauft wurdest oder auch als Jugendlicher oder eben noch nicht aufgrund deines Glaubens getauft worden bist, dann ist das deine Gelegenheit, dich noch anzumelden. Wir haben blaue Formulare am Welcome-Tisch und da kannst du dich dann anmelden und dann bist du mit dabei. Dann haben wir auch schon vom Herrlichkeits- und Aktivierungswochenende gehört, am 1. Oktoberwochenende. Da auch nochmal der Hinweis, melde dich an für den Samstag und sei mit dabei. Es ist kostenlos. Genau. Und Sonntag haben wir dann wieder den Gottesdienst, der auch dazugehört. Alle weiteren Infos findest du im Infoblatt Aufbruch, am Welcome-Tisch und am Infoständer. Wunderbar. Halleluja. Für alle die, die über Livestream zuschauen, wir werden es jetzt so machen, wir werden, wie gesagt, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen jetzt. Wir werden dann einfach eintauchen, nochmal alle zusammen in diesen Strom der Liebe des Vaters. Ich möchte dich einfach auch einladen, wirklich mit uns allen zusammen, dass wir alle gemeinsam wirklich den Vater anbeten. Ja? Es geht, wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Handauflegung, sondern es geht darum, dass wir einfach eintauchen in diesen Strom seiner Liebe. Und das tust du einfach auch, indem du ihn anbetest. Ja? Deswegen haben wir das Lobpreisteam. Hinten. Das ist nicht nur so als Dekoration, sondern das ist, weil es wirklich um eine Atmosphäre der Liebe des Vaters geht. Ja. Geben wir mal dem Lobpreisteam auch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Weil gerade jetzt in diesen Wochen, da geben die sich ganz besonders hin und dienen uns da wirklich einfach mit diesem Spirit der Anbetung. Und deswegen lass uns da einfach das nutzen, lass uns da reingehen. Wenn du dann möchtest, dann, ich werde es dann gleich sagen, wenn es soweit ist, dann darfst du dann nach vorne kommen und dann werden wir Hände auflegen. Für alle, die über Livestream zuschauen, ist wichtig, wenn wir beginnen hier mit der Handauflegung, dann lass uns etwa 10 Minuten Zeit und dann kannst du anrufen bei unserer Hotline. Wir haben ja die Hotline für Gebet, für Heilung, für Befreiung. Ist nicht eine Beratungshotline, das haben wir unter der Woche, aber einfach ein kurzes Gebet ist möglich am Telefon, dann ruf einfach an unter der Nummer, die eingeblendet wird, 07158175810. Aber wie gesagt, erst 10 Minuten, nachdem die Ausgießung begonnen hat, weil auch die Leute von der Hotline wollen auch noch gerne Gebet haben und deswegen lasst uns ihnen die Zeit geben dafür. Okay, gut, jetzt tun wir einfach mal das Pult nach oben, dann haben wir hier vorne Platz. Halleluja. So, super, Dankeschön. Wunderbar. Halleluja. Okay, gut. Also wie ich schon gesagt habe, manche werden schon, weißt du, das ist auch kein Problem, manche werden schon während dem Lobpreis so erfasst werden von der Vaterliebe Gottes, dass du gar keine Handauflegung mehr brauchst. Ja, dann vielleicht gehst du auf die Knie, vielleicht was auch immer, du liegst da, du genießt die Vaterliebe Gottes. Wir sind einfach im Wohnzimmer des Vaters, okay? Also ihr könnt beginnen, ja. Wir sind einfach im Wohnzimmer des Vaters und genießen einfach seine Liebe, was er tun möchte. Wichtig ist, dass du mit dieser Haltung kommst, ich habe es ja gesagt, dass du mit dieser Haltung kommst, einmal von kindlichem Glauben und gleichzeitig wirklich von diesem Bewusstsein, ja, ich brauche das, was der Vater für mich hat, unbedingt. Und ich glaube das, weil ich glaube wirklich, dass Gott heute jedem, der das möchte, eine neue Berührung mit der Liebe des Vaters geben wird. Du hast vielleicht schon einiges erlebt die letzten 8 Wochen, aber ich sage dir, da ist noch mehr. Es geht immer noch weiter. Amen. Er wird dir persönlich begegnen. Jedem wird er anders begegnen. Jedem wird er anders dienen. Bei jedem wird es sich anders äußern. Aber es ist diese Substanz, einfach, die durch die Handauflegung übertragen wird. Es ist diese Substanz, die einfach das ermöglicht, dass du diese Begegnung hast auf deine Art und Weise. Ja? Und wenn du einfach auch nicht gleich drankommst mit Handauflegung, sei völlig entspannt. Wie gesagt, du kannst vorher berührt werden, du kannst hinterher berührt werden. Wenn dir die Hand aufgelegt ist, dann lass dir auch Zeit. Genieß einfach, lass es einwirken. Es geht nicht darum, dir was abzuholen und dann sagen, okay, ich habe die Hand gespürt auf meiner Stirn, jetzt gehe ich nach Hause. Sondern so wie der Heilige Geist dich führt, verstehst du? Lass einfach den Vater dich berühren. Lass den Vater dir begegnen, weil darum geht es. Sei locker, richte dich aus. Ja, du hast Zeit, lass dir einfach dienen. Lass dich übrigens nicht stören, wir, Irina und ich, wir werden dann um 14:45 werden wir dann auf den Flieger gehen, aber das ist noch einiges, da haben wir fast noch eine Stunde Zeit, um Hände aufzulegen. Also, und dann wird aber auch weiter Hände aufgelegt, wenn da noch welche da sind, die das brauchen. Also lass dir einfach Zeit, spring einfach rein. Auch übrigens, wenn du noch nicht den Heiligen Geist empfangen hast in deinem Leben, mit dem Zeichen auch in neuen Sprachen zu sprechen, wenn du noch nicht in neuen Sprachen sprichst, erwartet es, in diesem Strom setzt sich das frei. Ja? Sag das dem, der für dich betet, sag ihm, hey, ich bete noch nicht in neuen Sprachen, und dann wird er dich da reinleiten und du wirst in neuen Sprachen sprechen, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn du eine spezifische Heilung brauchst oder eine Freisetzung, dann darfst du das auch dem Beter, der kommt, sagen, und dann wird er auch gezielt für dich gebetet und gezielt einfach, da kannst du gezielt Heilung empfangen oder ein Wunder oder was auch immer, was du brauchst, einfach den Durchbruch, den du brauchst. Okay? Wichtig ist, dass nur diejenigen Hände auflegen, die von uns autorisiert sind. Ja, die haben Mitarbeiterschilder normalerweise oder sind hier zumindest bekannt auf jeden Fall vom pastoralen Team oder vom Heilungsteam oder Mentoring-Team. Sie legen die Hände auf. Bitte sonst niemand Handauflegung, ja, weil wir wollen nicht, dass einfach auch nicht, dass ich dir das unterstelle, aber es gibt immer in solchen Ausgießungen auch Leute, die gerne anderen die Hände auflegen, aber selber noch nicht ganz koscher sind. Ja? Und wir wollen nicht irgendwelche anderen Geister übertragen haben. Und deswegen wollen wir uns einfach da auch konsequent dran halten, dass wir da ein gutes Beispiel geben, auch selbst wenn du sagst, ja, ich weiß schon, dass ich koscher bin, aber halte dich einfach dran, die einfach autorisiert sind, die beten. Okay? Gut. Preist den Herrn. Lass uns mal aufstehen zusammen. Und wir machen ja dann Open End, also du bist dann jederzeit frei, auch nach Hause zu gehen natürlich. Du bist natürlich eingeladen, was wir bisher immer erlebt haben in der Ausgießung, ist tatsächlich, dass es am Schluss am stärksten ist, die meiste Zeit, ja, weil dann wirklich so diese Wohnzimmeratmosphäre des Vaters sich noch so richtig freisetzt. Aber wie gesagt, du bist völlig frei, wenn du nach Hause gehen musst, gehst du nach Hause. Wenn du es auf dem Herzen hast, dir dienen zu lassen, lass dir dienen. Sei einfach frei, ich bete jetzt einfach nochmal, mach mal an der Stelle sozusagen da einen Punkt für die vielleicht gehen müssen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du tust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du jedem heute Morgen hier, auch denen, Herr, die über Livestream zuschauen oder auch denen, die hier vielleicht jetzt noch irgendeinen anderen Dienst machen müssen gleich oder weg müssen oder wie auch immer, dass du jedem heute persönlich begegnest, Herr. Dass jeder wirklich diese Substanz deiner Vaterliebe empfängt, Herr, verwandelt wird, durchspült wird, Herr, erneuert wird, Herr, und wirklich erlebt, wie sehr du ihn und sie liebst, Herr. Wirklich erlebt, Herr. Herr, wie sehr du es ihn und sie führen und leiten möchtest mit deinen Augen, Herr. Wirklich erlebt, Herr, dass alles, was dir gehört, Herr, hast du uns gegeben, Herr. Und deshalb können wir uns bergen in dir, Herr, und sind wir sicher in dir. Und haben wir vollkommene Ruhe und vollkommenen Frieden in dir. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir, Herr, für das, was du tust. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Übernimm du die Kontrolle für uns alle gemeinsam. Füll jeden Einzelnen, Herr. Für jeden Einzelnen, Herr, gerade jetzt. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir öffnen jetzt den Altar hier sozusagen hier vorne. Du darfst nach vorne kommen, wenn du einfach empfindest, der Vater zieht dich und du möchtest einfach von ihm empfangen und du möchtest einfach wirklich, dass es tiefer geht bei dir, dass seine Liebe tiefer in dich hineingeht. Dann kommt einfach nach vorne. Die Ersten, die nach vorne kommen, kommen ganz nach vorne, sodass die anderen hinterherkommen können, dass wir den Platz nutzen können, den wir hier vorne haben. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Vater, für das, was du tust, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, dass du jedem deiner Kinder persönlich begegnest, Herr, auch über Livestream. Ja, ich lege dir im Geist die Hand gerade jetzt auf, in Jesu Namen, auch über Livestream. Empfang von dieser Vaterliebe Gottes. Empfang. Empfang.